Du bist Europa. Ich? Ja, lol, oh, ja, du, Chris. Das wusste ich gar nicht. Ja, aber ich war, 2015 war ich nach Deutschland. Was soll denn das? Bin ich jetzt gewachsen? Das ist lange her, Opex. Im jetzigen Jahr sind wir Europa. Also, ich habe gelernt, Nationalismus ist schlecht, aber Europaismus ist gut, ne? Klar. Okay, gut. Dankeschön. Sonntagabend. Müssen wir dir das schon wieder erklären, Uhr. Opex. Ich war lange nicht da, tut mir leid, ja. Die Weltraumaffen sind da. Ja. Dann fangen wir gleich mal an mit einem Europa-Wahl-Bingo, ey. Für Nicht-Wähler-Sternchen-Innen. Ja. Fangen wir nicht mit einer Hochrechnung an? Es gibt noch keine Hochrechnungen, glaube ich, oder? Das ist die erste. Also, ich sehe bisher nur Prognosen. Auf jeden Fall die schlechte Meldung, dass die Grünen über 20% zu kommen scheinen. Ja, mit dem mit dem Angriff AfDs wird das schon in Ordnung gehen. Ja, das Erste, was mir hier bei diesem Wahlbingo auffällt, ist natürlich, dass es von der Bundeszentrale für politische Bildung ist, die hier meint, so komische Quick-Sternchen hier irgendwie reinzubringen. Oder vielleicht sollen das so EU-Sterne sein, könnte natürlich auch sein. Das würde dann vielleicht sogar noch Sinn machen, aber warum will man das dann damit trennen? Und das Zweite, was mir auffällt, ist, dass sie keine Ahnung haben, was Bingo ist. Denn dass ich hier irgendwie so eine Reihe bilde, ist nicht Bingo. Meines Wissens nach. Bingo! Also, Bingo! Ne? Das ist hier... Dabei verliert man die ganze Zeit eigentlich nur. Kriegt die ganze Zeit gesagt, so, das war falsch. Vor allem, das ist ja auf dem Handy, sind die Karten untereinander angeordnet. Das heißt, es ist generell immer Bingo. So. Okay. Ja. Das ist natürlich Bullshit-Bingo. Tja. Ja, das so, jede von den Karten hat halt einfach... Oh je, das war laut. Jede von den Karten hat im Grunde nur die Formulierung geh wählen, bitte wählen, danke, wähl Europa, danke. Jo. Ich wähle aus Protest, alles andere fand ich auch doof. Keiner meiner Freunde wählt. Wählen ist anstecken, gerade im Familien- und Freundeskreis. Lass dich nicht runterziehen, sondern zieh die anderen mit. Bundeszentrale für politische Bildung. Krieg ich eigentlich auch Bingo, wenn ich das jetzt zuklappe? Nee. Jetzt bin ich ein Verlierer. Meine Stimme ist egal. Oh, die Partei 2,6, rechnen Sie hoch. Jede Stimme zählt, das ist der Kern der Demokratie und gerade bei knappen Wahlen gilt, es kommt auf jede Stimme an. Das ist wahrscheinlich nicht das, was Leute meinen, wenn sie sagen, dass ihre Stimme egal ist, oder? So. Es sieht halt aus, als wären da Leute nicht ernsthaft an die so Probleme rangegangen, die Leute äußern. Die Gegenargumente sind schon ein bisschen dünn, ja. Ja, so, weil, ja klar, okay, ja, ich verstehe schon das Konzept von demokratischen Wahlen, so, ja. Und trotzdem ist es so, dass wir halt Leute haben, so Abgeordnete, die entscheiden immer und immer wieder irgendwas Eigenes, so, siehe Artikel 13. Das war der Agrarrat. Tja. Auf jeden Fall. Auch dieses hier mit dem, das Europäische Parlament ist im Laufe der Zeit immer mächtiger geworden und hat heute großen Einfluss auf alles, was in der EU passiert. Ja, aber trotzdem ist die EU immer noch nicht demokratisch genug, weil wenn, dann müsste das Parlament ja auf alles absoluten Einfluss haben, was in der EU passiert. Oder? Oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Naja, kommt darauf an, was man da alles, was passiert, versteht. Ne? Ich meine, es gibt ja nicht umsonst eine Gewaltenteilung auch innerhalb von den Staaten. Und also so ein nationales Parlament hat ja auch nicht Einfluss auf alles, was passiert. Also. Ja, okay. Aber es geht ja hier um die Diskrepanz zwischen den Rechten des Parlaments und den Rechten der Kommission im Endeffekt. Also auf EU-Ebene ist das ja das Problem, dass das irgendwie nicht hundertprozentig ist einfach. Schau dir mal an, da gibt es so eine Karte, da steht drauf, ich wähle aus Protest nicht. Das wäre, glaube ich, ein bisschen weiter oben. Ja, kann man machen, bringt aber nichts. Wer protestiert, sollte dies mit einer Botschaft tun. Beim Nichtwählen ist die Botschaft unklar. Mit einer unklar, Botschaft, was du meinst. Bitte wählen Sie eine populistische Partei. Bitte wählen Sie die NPD, sonst ist die Botschaft unklar. die MLPD bitte auch. Wählen Sie jeden, dann ist klar. Das ZDF hat eine erste Hochrechnung für Europa, also für Deutschland, für die Europawahl. Die macht, ich möchte sie gar nicht vorlesen eigentlich. Weil die hat auch schon. 27,7% für die CDU, 15,6% für die SPD, 20,8% für die Grünen, 5,5% für die Linken, 10,6% AfD, 5,5% FDP, Freie Wähler, Partei und andere unter ferner liefen. Endlich haben die Grünen mehr Stimmen. Das freut ja, das mich voll. Die SPD-Wähler wahrscheinlich, ja. Ich muss auswandern. Ich muss fucking auswandern. Das also hat Moment, keinen Sinn mehr. Ja. Also Moment, ich verstehe nicht ganz. Okay, wenn irgendwie eine Regierung behauptet, sie sei manipuliert worden bei den Wahlen durch so russische Troll-Hacker-Bots, dann ist das Skandal, ne? Wenn aber wir durch so Friday for Future-Demonstrationen halt die ganze Zeit so Panikmache bekommen und so halt Info, dann ist das okay, oder? Ich meine, das würde ich einfach damit verbinden. Ich weiß nicht, warum. Ich kann andere Maßnahmen reinrechnen, ich komme ja vielleicht noch zu, aber das Ding mit der Strache zum Beispiel, wer weiß, ob das nicht auch von den Grünen eingestiehlt wurde, ne? Das weiß man ja nicht so genau. Ja, okay, also, da sind schon viele Faktoren. Ja. Und so wird dann die ein Stein im Brett, die haben ja viele so Medienleute und so weiter in eigenen Reihen. Also die werden sich auch mit Guerilla-Marketing ein bisschen auskennen. Ne? Aber in Österreich, soweit ich das gesehen habe, hat das den Grünen nicht wirklich viel gebracht. Ich hatte vorhin eine Österreich-Prognose gesehen, wo die Grünen eigentlich immer noch relativ, 13,5%, 1% weniger als bei der letzten Europawahl. Und die Österreich-ÖVP, also der Kurz und Konsorten, haben 7,5% auf 34,5% hinzugewonnen. Die SPÖ hat 0,5% verloren. Und die Freiheitlichen haben 2,2% verloren, was ich nach dem Strache-Video eher für einen Fliegenschiss halte, um das mal mit Gaulands Worten auszudrücken. Ja, da gab es ja direkt so eine andere Dynamik, ne, von wegen Trotz oder so. Also, ich denke auch, ja. Erst recht oder so, ja. Die gab es ja in Deutschland nicht, ne? Das ist ja vielleicht der Unterschied. So einer der Unterschiede möglicherweise. Ja, und was der OPEX gesagt hat, Fridays for Future und so, da muss man halt sehen, das ist ja eine schon auch von Bürgern getragene Protestgeschichte. Das ist ja nicht so, dass das aus Russland kommt oder von Trump oder so, sondern das ist ja noch, also wir können den Schülern auch nicht absprechen, dass sie natürlich auch ein Recht haben, in Deutschland die Politik zu beeinflussen. Ja, ob man die Mittel mag oder die Panik mache oder das ist nicht die Frage, aber natürlich haben die als gesellschaftliche Gruppe das Recht, sich zu äußern. Ja klar, das streite ich auch nicht ab, das verstehe ich auch, stimmt ich, auch. Ich streite das ab. Die Kinder sollten sich nicht äußern. Alle Meinungen unter 30. Kinder, die Macht! Abel, das ist Klimawandelleugnung, okay. Nein, alles unter 30 Jahre. Wahlalter bis auf 30 hochsetzen, das wäre mein Plan. Nee, man darf nur mit 30 wählen. Ja, und genau, zwar einmal. Nur, ja. Und nicht mehr, wenn man älter wird. Und aber auch nur, wenn man steuerlich im Plus ist. Das heißt, wenn man aus dem Staat, wenn man Minus erwirtschaftet hat, darf man auch nicht wählen. Ja, und also, das ist kein Preis zu gering, um das festzustellen. Wir machen das einfach. Das wäre dann aber wirklich real small price. Wir machen einfach so ein Battle Royale so und die Überlebenden können dann wählen. Nee, das fände ich nicht gut. Wir machen lieber ein Battle Royale und die Überlebenden kommen in den Bundestag. Apropos Battle Royale, was eigentlich mit Bremen? Battle Royale meinst du? Bremen. Wo hatten wir denn? Irgendwo Bremen, also die CDU ist wohl stärkste Partei. Also ich habe hier eine Kommunalwahl. Ja. Okay. Ich habe hier noch eine Prognose nur zu Bremen, keine Hochrechnung, oder ist hier noch was Neues? Nee, Prognose sagt SPD 24,5, CDU 25,5, Grüne 18, Linke 12, FDP 6, AfD 7%. Also die SPD mit 8,3% Verlusten, die geschröpftesten. Und CDU, Linke, Grüne mit Zugewinnen, AfD mit leichten Zugewinnen, FDP mit leichten Verlusten. Hat sich das Hin- und Her-Lavieren zwischen progressiv und liberal wohl doch nicht wirklich ausgezahlt. Also warte, wer ist denn jetzt da jetzt ganz vorne? Die CDU mit 1% Vorsprung vor der SPD. Aber kommt halt auf die Einigung an. Also ist Rot-Rot-Grün ist auf jeden Fall möglich. Mhm. Und wahrscheinlich auch das Wahrscheinlichste, weil ich denke, die werden keine große Koalition eingehen, die SPD, wenn sie jetzt schon verloren haben. Und werden eher dann versuchen, mit den Grünen und Linken zu regieren. Und da es ja auch rechnerisch nicht reichen würde für einen bürgerlichen Block AfD, FDP, CDU. Ja. Oh je, da kommen bestimmt spaßige Sachen auf uns zu. Oh je. Na, die Wahl ist jetzt gelaufen, aber den Wahlomat hatten sie ja ausgestattet ein paar Tage vorher, ne? Und die Bundeszentrale, ich nehme an für politische Bildung, hat das auch nicht geschafft, das wieder anzuschalten. Deswegen musste man dann so Alternativen benutzen, wie das mit dem Bingo am Anfang. Ja, es geht halt darum, dass du nur acht Parteien auswählen darfst, glaube ich. Ja, und und da hatte eine Kleinpartei geklagt, genau, dass sie sich da benachteiligt fühlt. Ja, stimmt ja eigentlich auch. Was ich interessant fand, war, dass es offensichtlich technisch nicht möglich sein soll, alle Parteien aufzunehmen in diesem Test gleichzeitig. Ja, da würde wahrscheinlich Unschönes sichtbar, nämlich dass verschiedene sich in verschiedenen Bereichen doch sehr überschneiden oder gleich sind oder so. Ja, zumal dieses Ding mit diesen Fragen halt sowieso relativ vage ist. Also immer wenn ich das gemacht habe in der Vergangenheit, dann ist da bei mir, ich mache das auch mal spaßeshalber, ich nehme da immer die NPD mit rein und die sind bei mir immer weit vor der CDU, schon alleine wegen diesen Religionsfragen, die sie da drin haben, weil ich die natürlich bei mir immer ziemlich hoch bewerte, sowas mit christliche Werte und so, was sie da drin haben. Und damit fällt es halt schon direkt hinten weg, ne? Also, aber das ist keine, ich meine, das ist ja keine vernünftige Aussage. Deswegen würde ich jetzt trotzdem nicht eher die NPD wählen als die CDU. Also. Und das ist halt auch so ein bisschen natürlich das Problem, was viele Leute bei diesem ganzen Wahlomat generell sehen, ne? Diese Simplifizierung auf so ein paar Thesen, die bildet ja nicht wirklich das ab, was man da im Endeffekt. Ja, wenn ich an das Wahlprogramm denke von der FDP, das du da letztens vorgestellt hattest, da waren irgendwie 150, 200 Punkte oder so viele Fragen werden das natürlich nicht sein. Ja. Das wäre ja auch viel, viel zu differenziert. Ne? Da kommt mir auch wieder der Gedanke, dass im Grunde ja eine Wahl, also wenn du in der Demokratie lebst, ist es ja permanente psychologische Kriegsführung. Also die Wahl, die endet ja nie, sondern du hast ja eigentlich ganzjährig auch dieses Campaigning und da ist der Wahlomat sozusagen ein Figürchen auf dem Schachbrett, um sozusagen die Meinung den Bürgern abzugewinnen. Und ich meine das nicht jetzt im Sinne von, dass da eine Elite hockt, die das macht, um das zu steuern, sondern einfach nur, du hast halt permanent den Versuch, beeinflusst zu werden, wie du denn jetzt am Ende abstimmst. Also ich stelle mir gerade so vor, Abel wacht so auf um 8 Uhr, Vögelchen zwitschern und Abel guckt so raus, so, ach, diese psychologische Kriegsführung schon wieder, ach. Ja. Definitiv. Ja. Die ARD sieht es übrigens noch schlimmer in der ersten Hochrechnung für Europa. Da haben die Grünen fast 22%. Kommt dann Europa 2, wenn es mit dem ersten Europa nicht klappt? Wahrscheinlich. Also auf jeden Fall nochmal auf den Wahlomat zurückzukommen. Ich habe das halt damals auch erlebt, als ich noch bei der Piratenpartei war, mit Infoständen und so. Da hattest du, wenn dieser Wahlomat gestartet ist, auch dann plötzlich irgendwelche Omas dann da, die das da irgendwie ausgefüllt hatten. Und zum Spaß da mal auf Piraten geklickt haben und dann da irgendwie hohe Übereinstimmungswerte gehabt haben und so, dann mal wissen wollten, was Sache ist und so, ne? Aber ja, das überträgt sich aber nicht auf darauf, dass sie dann wirklich da irgendwie die dann wählen würden oder so, ne? Also das ist halt je nach Gewichtung und muss man halt nur die richtigen Fragen dann irgendwie finden, wo es dann ein paar Unterschiede gegeben hat, dann von dem, was man eigentlich erwarten würde und dann hat man da schon irgendein merkwürdiges Ergebnis. Also ja, Wahlomat kann ich eigentlich nicht empfehlen, aber man überhaupt keine Ahnung hat, meinetwegen. Ja, muss man das verbieten. Ne? Ich meine, andererseits kommt natürlich von der Bundeszentrale für politische Bildung, die sind ja möglicherweise regierungsbeeinflusst, je nachdem, wer dann eben regiert. Ne? Einfach Kann ich mir so vorstellen, jedenfalls. Naja, das wäre, würde aber da nicht bei rauskommen. Also da, das, also eine Steuerung kannst du da halt nicht machen, weil wie schon gesagt, also diese CDU-Omis, die da bei mir gestanden haben und dann meinten so, ich soll jetzt Piraten wählen, das wird sicherlich nicht die Regierung so gewollt haben. Also ja, das braucht man, glaube ich, da nicht annehmen. Also ich denke mal, also diese Fragen werden sicherlich auch so zusammengestellt, dass sie sich da von allen Parteien auch so ein paar Steckenpferde halt rausnehmen. Das merkt man teilweise halt auch bei den Sachen, die sie sich da rauspicken, dass da schon so ein paar Sachen halt dabei sind, die auch irgendwelche Nischen dann halt bedienen. Ja, aber im Endeffekt muss man natürlich dann selber wissen, ob man dem dann jetzt in diesem Ergebnis da irgendwelche Bedeutung beimisst. Ja, das fand ich ziemlich interessant. Also es gibt ja auch parallel noch diese Kommissionspräsidenten-Geschichte, die, auf die man ja jetzt direkt keinen Einfluss nehmen kann, nur indirekt. Und da hat diese alte Partei, was ja so ein bisschen Zusammenschluss von verschiedenen liberalen Parteien in Europa ist, wo auch die FDP dazugehört, die haben ja so eine eigene Kandidatin, nämlich diese Frau Vestager aus Dänemark. Und ja, ich habe die einfach mal gegoogelt, so ein bisschen, weil ich wissen wollte, ob die jetzt irgendwie so progressiv drauf ist oder so. Und dann bin ich hier auf dieser, mit zwei Klicks quasi hier bei der Wikipedia-Seite von der Partei, von der, weil ich da gesehen habe, dass die Radikal heißt, die Partei, wo die da Mitglied ist. Das hat mich ja natürlich direkt hellhörig gemacht. Und das ist hier also, wie der Ewe immer so schön sagt, Gehirn. Also diese Partei heißt übersetzt tatsächlich Radikale Linke und die gilt, wie man hier sehen kann, als linksliberale Partei in Dänemark. Ja. Und wird hier in der Wikipedia-Seite Ausrichtung Linksliberalismus Zentrismus hier. Das verändert die letzten Jahre wahrscheinlich. Die Partei mit dem Namen Radikal, Radikale Linke Partei, die ist ein Zentristen, muss man wissen. Da ist der Name im Programm, auf jeden Fall. Also, ja. Das darfst du niemals in Frage stellen. Also. Linksliberal, ja, ja. Ja, linksliberal. Deswegen, linksliberal und liberal sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Das eine ist eine Framing-Operation und das andere ist Liberalismus. Ja, man kann ja schon. Ich würde wahrscheinlich auch sagen, ich bin linksliberal. Ja, aber bei dir ist das was anderes. Du bist original. Die Gründung war am 21. Mai 1905. Sind die immer noch an derselben Stelle links, wie es 1905 war? Ja, links zu sein? Denke mal nicht, aber ihren Namen haben sie scheinbar auch nicht geändert. Also, wie man sieht, dieses Radikal steht auf jeden Fall bei. Also, ich weiß nicht, oder so. Naja, bei unseren Parteien steht ja auch christlich oder sozialdemokratisch dran und das ist eigentlich Blödsinn. Also. Ja, also oder ich glaube, das ist doch schon mal ein bisschen anders. Also, selbst ich als hier Vorzeige-Atheist würde mich jetzt nicht so sehr darüber beschweren, also so vom rein verfassungsmäßigen würde ich mich schon beschweren, aber jetzt an diesem Vergleich hätte ich dann doch schon was auszusetzen. Also ich glaube, das ist schon ein Unterschied, ob man jetzt sagt, wir sind radikal in irgendeine Richtung oder ob man sich jetzt Christenpartei nennt. Und dann sonst wie, also diese Feinheiten irgendwie, ob das dann so ist oder berechtigt so ist oder so, ist glaube ich nochmal ein bisschen was anderes. Aber selbst die Linke nennt sich ja nicht linksradikale Partei hier in Deutschland und ja, weiß ich nicht, einfach nur linksliberal, radikale Linke, ja, alles klar, coole Kandidatin, sagt der Liberalismus in Deutschland. Ich habe jetzt von dem Namen so eine Idee, so eine Gruppe an politisch engagierten Chemikern zusammentrommeln und die nennen sich dann die Freien Radikalen. Ja, und nach dem, was ich gelesen habe, ist auch einer von der Familie von der Dame, ist sogar einer von den Gründungsmitgliedern von dieser radikalen Partei gewesen. Und OPEX, die Freien Radikalen sind die Begleitband von Dendemann. Ne? Also den Witz hat schon einer gemacht. Ah, okay, verstehe, verdammt. Oh je, okay. Oh, blauer Mann. Genau. Lolley. Die Geschichte mit den. Ich hab starke Vorurteile gegenüber Menschen, die blaue Haare haben. Ich auch mittlerweile, ja. Also, Anni meint es nicht böse oder so, das ist einfach ein Muster, was sich immer wieder wiederholt. Ja, genau. In diesem Fall war das ja hier der Herr Rezo, wird das, glaube ich, ausgesprochen, der uns ja gesagt hat, dass wir die Grünen wählen sollen, also quasi, weil alles andere ist ja Mist und das sind ja die einzigen, die den Klimawandel aufhalten und aus dem Ding wurde ja nur noch mal ein Aufruf von 70 YouTube-Stars, wie sie hier schreiben, also das ist ein ziemliches Gruselkabinett, wie ich sagen würde, vom deutschen YouTube auf jeden Fall mit allen möglichen Beauty-Bloggern, wo dann natürlich auch sofort die üblichen Dinge rumgegangen sind, ne, also lauter Bilder von den Leuten mit ihrem neuen Mercedes-Sportwagen und so, ne, aber die halt eben dann irgendwie den Kindern da sagen, so, ja, hier der Planet stirbt und wir müssen jetzt sofort alle stehen und liegen lassen und uns um dieses Problem kümmern. Ne, aber selber ist natürlich nicht rein, dass eventuell sie auch mal was machen könnten dafür. Aber das ist natürlich, ne, nicht in meinem Hinterhof, ne? Nicht für mich. Ein Maßstab für euch, ein Maßstab für mich. Haha. Und ich habe hier extra dieses Ding von T-Online genommen, weil es gab ja dann noch diese Kontroverse über diese Agentur, die die Herrschaften hier betreut, dieses Tube One, die hier sagen, dass es sich bei dem Video nicht um eine Kampagne jeglicher Art handelt, sondern um eine persönliche Meinung unseres Künstlers, die aber an anderer Stelle halt eben schon irgendwelche Marketingkampagnen halt mit den Leuten hier fährt, so wie man hier zum Beispiel lesen kann. Das war hier mal zum Bewerben von dem Spiel Destiny 2, wo hier der Rezo hier Video gemacht hat. Also es ist doch schon auffällig, dass das Video ohne Werbung rauskommt. Aber ich meine, das kann man ja mal machen, ne? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie sich auch selber gedacht. Ja, ich meine, ja, auf dem Video ist es, okay. Den Shitstorm halt auch, dann ist es egal, ja. Möglicherweise deswegen. Den Shitstorm, den kannst du auch umschiffen. Also da weißt du ja von vornherein, dass Leute sagen, wenn du nimmst Geld dafür. Ich finde das auch völlig okay, dass man, ich meine, die Leute sind halt bei diesen Netzwerken. Das ist ja jetzt auch nicht gleichbedeutend damit, dass sie von den Grünen bezahlt worden sind. Also das ist auch wieder so ein Ding, wo die Extreme halt, ich glaube nicht, dass die Grünen das Ding bezahlt haben und ich glaube nicht, dass dafür dann irgendwie im Hintergrund Geld geflossen ist. Ich glaube, das ist einfach jemand, der sich so wichtig... das kann man nicht wissen. So. Nee, ich denke mal, das ist jemand, der sich für so wichtig hält einfach und so. Also wie seine 70 Freunde auch. Die sind echt, das ist eine Elite, weißt du? Das sind ganz wichtige Menschen, Influencer und so. Dass er sich für nie wieder CDU auch so ein bisschen rechtfertigen wollte, weil das war ja so ein bisschen das, was skandiert wurde eben bei den Artikel 13 Demos. Und nur wegen Artikel 13 ist das da vielleicht auch ein bisschen harsch, also irgendwie sozusagen, finde ich nicht, dass er sich nochmal verteidigen wollte dafür. Ja, und dabei ist schädigen, Meinungsfreiheit einschränken, dafür kann man schon mal nie wieder CDU sagen. Das nie wieder, das hält ja dann auch nur 4, 5, 8 Jahre an oder so. Menschen sind ja nicht so, dass sie sich wirklich an das halten, was sie sagen. Also, das machen ja auch nicht alle mit, wie wir bei der Europawahl gesehen haben. Die CDU hat ja weiter Stimmen bekommen. Nee, was ich halt an dem Video scheiße finde, ist einfach, dass Sachen weggelassen werden, zum Beispiel die Migrationsdiskussion wird komplett weggelassen und zwar meiner Meinung nach, weil das ein viel zu kontroverses Thema ist, um es anzupacken, aber ein Rundumschlag über deutsche Politik ohne die Migrationsdiskussion ist für den Arsch, weil wer das Problem nicht löst, der wird auch mit den anderen Problemen Schwierigkeiten bekommen und halt dieses völlige Verkennen mancher Zusammenhänge, also dass er ich habe mir halt auch dieses Massengeschmack-Video, was ich bis auf die Diskussion, die anschließende, recht gut fand, wo er auch halt klar sagt, ja, der Typ labert hier von der Schere zwischen Arm und Reich und das Video heißt irgendwie Zerstörung der CDU, aber man konnte an dieser Grafik halt genau sehen, wo die Schere richtig auseinandergegangen ist und da war das halt... wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Wer war dabei? Die Grüne Partei. Ja, also es war in keinem Fall es ist nicht die CDU alleine schuld. Das ist auch schon wieder sowas. Also wenn du guckst, wie viele Jahre hatten die SPD damit regiert oder die FDP damit regiert, als diese Themen irgendwie relevant waren. Ja, und außerdem zu diesem Tweet hier nochmal, wie ihr seht, so sieht der im Moment aus. Also den gibt's nicht mehr, aus welchem Grund auch immer. Den Tweet, der hier sagt, Klarstellung, es handelt sich bei den Videos nicht um eine Kampagne jeglicher Art, also keine Ahnung, warum man das entfernen musste, also oder wollte oder wie auch immer. Kann man nur drüber mutmaßen. Aber auf jeden Fall nochmal zurück hier, wie diese Webseite hier natürlich sagt, dass dieses TubeOne, das gehört halt zu Ströer und zu Ströer gehört halt eben auch und deswegen hatte ich das hier von T-Online genommen, diese Webseite T-Online, die gehört auch zu Ströer und ja, also hier wird mit keinem Wort erwähnt, dass die da quasi bei Ströer unter Vertrag sind. Also es wird darüber berichtet, so wie als wäre das einfach ein Bericht über irgendwas, was passiert und ja. Quelle Nachrichtenagentur DPA. Aber es ist auch nicht von DPA geschrieben. Hier steht t-online.de. Also ja. Die CDU hat Videos hochgeladen, die sie nicht hoch hätte laden dürfen und haben dann gesagt, ups, ups, ups, ups, das ist ein Fehler gewesen. Es tut uns leid. Wo ich mir auch denke, jetzt zahlen wir für ARD und ZDF, warum darf man die Clips nicht verwenden? Meine Ja, das ist die Güte. Diskussion, die eigentlich da aufgemacht werden müsste, ne? Und nicht eine Urheberrechtsdiskussion, ob die CDU jetzt etwas falsch gemacht hat oder Und ich meine, klar freue ich mich, wenn die CDU eins vorn Latz bekommt. Ja, okay, aber alter ARD, ZDF, Produkt, was so gut ist, dass man gezwungen werden muss, dass man es zahlt. Und dann kann man es noch nicht mal mehr random kopieren. Ja, toll, super. Ja, aber es war halt schon lustig, dass sie, ja, also du sagst jetzt, die haben da Videos hochgeladen, aber der Anteil war ja riesig. Also das war ja fast nur solche Videos. Ja. Ja, die haben irgendwelche Statements von ihren Leuten daraus ausgeschnitten und dann ja als Werbevideos oder so reingestellt oder so, habe ich das verstanden. Wenn die positiv ausgesehen haben, dass sie das dann ausgewählt haben. Ja, und Polen klagen vom Europäischen Gerichtshof wegen des Urheberrechts jetzt auch, wegen dieser neuen Copyright-Richtlinie. Und ja, viel mehr steht da eigentlich noch nicht. Sie finden es unverhältnismäßig und klagen jetzt. Und was dabei rauskommt, wird man sehen. So eine Info. Also ich glaube zwar nicht, dass sie irgendwie was da bewirken. Weil die Polen ja auch so schwer gelitten sind momentan in der EU. Nicht so EU viel ist bekommen. ein gutes Stichwort. Es gibt eine neue Hochrechnung vom ZDF. 21,6 CDU, 6,1 CSU. Also hier haben sie es aufgeschlüsselt. 15,6 SPD, 20,9 Grüne, 5,6 Linke, 10,7 AfD, 5,6 FDP. Und die restlichen teilen sich 13,9%. Es wird also auf jeden Fall ein paar Einzel Kandidaten geben von der Partei oder von der ÖDP, glaube ich, Tierschutzpartei. Naja, so viel zu den aktuellen Entwicklungen. Also hat irgendjemand jetzt gewonnen oder haben wir einfach nur schon verloren? Nee, wir haben alle verloren. Okay, verstehe. Ich sehe gerade auch die Aufschlüsselung nach Frauen und Männern. Mit Frauen hätten wir 26% Grüne und 28% CDU, CSU. Unterschiede. Wenn Männer kein Wahlrecht hätten. Und die Richtig. Männer, bei denen gehen halt die Stimmen auch nur nach AfD und FDP noch dazu. Und halt weniger Grün, weniger SPD, halt das Typische. Frauen eher etwas links und Gemeinschaft und Männer etwas mehr Verantwortung, Meritokratie und ein bisschen mehr AfD halt. Also, ja. Ui. Hier in diesem Artikel vom Pew Research Center sehen wir eine wunderschöne Grafik, wenn der Chris etwas weiter nach unten scrollt, wo aufgezeigt wird, wie zufrieden die Menschen mit Demokratie sind. Und scheinbar ist Demokratie nicht alles. Und ich finde es immer spannend, wenn es dann so Umfragen gibt, so, ja, funktioniert die Demokratie oder nicht? Und die Frage ist natürlich auch, mit was soll man das dann also ersetzen? Oder, also, ist die schlimmste Regierungsform, die es gibt, abgesehen von allen anderen. Und wenn du noch etwas weiter runter scrollst, dann siehst du auch noch wie zufrieden die Menschen mit ihrer derzeitlichen ökonomischen Situation sind. Und das ist auch relativ unterschiedlich. Und es sind viele Länder dabei, also Kenia, Israel, UK, South Africa, Deutschland. Es ist halt ganz interessant, was für verschiedene Länder man sieht. Und ja, also der überwiegende Anteil der Menschen sagt, dass die derzeitige ökonomische Lage nicht gut ist. Also, und in der Regel ist es eine Pareto-Verteilung. Und ich glaube aber auch, dass wenn der Staat nicht eingreift und umverteilt, dass es auch immer eine Pareto-Verteilung bleiben wird. Und ja, da habt ihr es. Aber das WählerInnen-Bingo hat mir doch gesagt, ich soll einfach wählen gehen, das wird schon. Ja. So, warte, willst du mir jetzt sagen, dass nur weil ich jetzt gewählt habe, wird jetzt nicht irgendwie alles besser? Ja, wenn du jetzt hier in Deutschland wählst, wird auf jeden Fall in Indonesien die wirtschaftliche Situation besser. Gut, das hoffe ich doch. Sehr schön, an dem Ding hier finde ich auch rechts unten dieses Generation Z looks a lot like Millennials on key social and political issues. Oh, ja. Ach was. Ja, wer hätte es gedacht? Snowflakes. Aus der Kategorie eine schicke Grafik. Ich finde es toll, dass bei Kenia der Unterschied am geringsten ist und die Leute sich irgendwie einigen, so das Leben ist so okay. Das ist halt, ne. In Göttingen spannen Fridays for Future Aktivisten ein Absperrband um die Wahlkampfstände der demokratischen Parteien. Leute, ich habe wirklich Respekt für euer Anliegen, aber diese pauschale Verunglimpfung der Demokratie muss aufhören. Konstantin Kuhle. Ja, aber es ist 5:12. Wir müssen machen, machen, machen. Keine Zweifel mehr. Los, los, los. Los. Oder? Klimakampf statt Wahlkampf. Gott, den Kindern. Haben sie doch ins Gehirn war da auch ein grüner Wahlstand umzäunt? Unten? Ich glaube schon, ja. Haben sie den extra mit dazu genommen, damit ihnen keiner vorwirft, Parteipolitik zu machen, oder was? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich kann nicht sehen, dass das Band den Stand abgrenzt. Da ist dem wahrscheinlich das Band ausgegangen. Ja, guck, es geht weiter. Ne? Okay, ja, gut. Ja, aber es ist auch irgendwie lustig, dass sie nur von vorne abgesperrt haben. Also hintenrum kann man sich immer noch anstellen. Man kommt immer noch an die Grünen ran, ja. Oh je. Also. Ist das jetzt schlimmer oder besser wie Milchschnee werfen? Es ist beides ein Zeichen davon, dass man Demokratie nicht verstanden hat, meiner Meinung nach. Also anstatt, dass wir jetzt Männer von Frauen trennen oder Schwarze von Weißen, trennen wir einfach Politiker von Nicht-Politikern. Ja. Das ist Segregation richtig gemacht, endlich. Hier haben wir einen wunderbaren Artikel über das Murdoch-Imperium und ich möchte da gar nicht so weit eingreifen. Also Murdoch and his children have toppled governments on 2 continents and destabilized the most important democracy on earth. What do they want? Ich meine, es ist halt die New York Times, die hat halt einen linken Einschlag wie nochmal was, den sie aber immer verteidigt, dass er den nicht hat. Und den Murdoch kann man jetzt feiern, hassen. Ich bin immer dafür, analysiert es doch mal, weil es gibt genauso Sachen auf der linken wie auf der rechten Seite. Und der Artikel ist ein ganz guter Einstieg, wie denn mit einer etwas linkeren Linse das Murdoch-Imperium analysiert werden kann. Also. Lest es euch durch. Nicht zu verwechseln mit Murdoch, Murdoch. Oh nein, nicht Murdoch, Murdoch. Ja, kommen wir nun zu Selective Blank Slateism. Da hat Quillette eine Umfrage gemacht und herausgekommen ist natürlich, dass die Progressiven der Teufel sind und dass wir alles tun müssen, um sie aufzuhalten. Nein, Quatsch. herausgekommen bei einer Umfrage von 3274 Leuten ist, dass Konservative Blank Slate selektiv anwenden. Also der Gedanke, dass der Mensch ein leer beschriebenes Blatt Papier ist, wenn es um Geisteskrankheiten geht, um Drogenabhängigkeit, sexuelle Orientierung. Und dass die Progressiven Blank Slate anwenden, wenn es um sozusagen, wenn es um Gruppenunterschiede gibt. Und dass sie zum Beispiel Unterschiede zwischen Mann und Frau einfach nur mit Diskriminierung erklären. Und wenn du etwas runterscrollst, da gibt es auch ein ganz schönes Balkendiagramm, wo das halt aufgezeigt wird. Und Blank Slate Denken ist auch bei den Konservativen vorhanden, aber ich muss ehrlich sagen, bei den Progressiven stößt es mir noch übler auf. Bei den, das Geisteskrankheit, dass da oftmals Schmuh gemacht wird und den Leuten gesagt wird, stell dich halt nicht so an und er hat halt Depressionen oder die hat Depressionen und kommt nicht fit. und ist halt einfach in der Phase, wo sie nicht zurechtkommen. Da heißt es dann oft von Angehörigen oder vom Umfeld irgendwie, ja, stell dich halt nicht so an, jeder hat sein Päckle zu tragen, ich war auch schon mal traurig. Und das ist natürlich auch furchtbar, aber ich finde, das ist noch eher anpackbar, wie sozusagen die Aussage, es entsteht nur durch Diskriminierung, dass es einen Unterschied zwischen Männlein und Weiblein gibt, weil das ist halt krass. Also, Man and Woman have equal abilities on all tasks. Also hier sieht man zum Beispiel, wie progressive antworten. Und die sagen halt, Sex halt, ja, auf jeden Fall. Also hoch, dass es dieselben Fähigkeiten haben. Es ist ein großer Überlapp zwischen Männlein und Weiblein, aber es ist halt nicht so, dass wir komplett gleich sind. Ist halt einfach nicht so. Aber ja, wenn du das sagst, dann bist du Harambe. Ist auf jeden Fall ein sehr lesenswerter Artikel und auch für Normies gut geeignet. Also, und lest Blank Slate von Steven Pinker. Also könnte man eigentlich jetzt schon von so einer Blank Slate Fallacy sprechen, weil ja, Leute auf jeden Fall so ihre Ignoranz, ihr Weltbild damit erklären würden, so, was ich nicht weiß, ist ein Blank Slate. So. Ja, wortwörtlich. Und das Lustige ist ja auch, dass zum Beispiel Mao in der Kulturrevolution davon ausgegangen ist, dass danach das Utopia ausbrechen wird. Cause the slate is wiped clean. Also er hat das wortwörtlich selber gedacht und das war mit ein Grund für die Kulturrevolution, um sozusagen den neuen Staat zu erschaffen. Weil es heißt immer, wenn du eine genetische Erklärung nimmst, dann bist du gleich wieder bei den Nazis. Ja, wenn du eine Blank Slate Erklärung nimmst, dann bist du bei Mao und bei Stalin. Das ist beide Erklärungen, die nicht mit der Realität korrelieren, ist blöd. Und es ist immer gut, einfach sich vielleicht nicht so ganz krass festzulegen. Also versuch einfach kein Fanatiker zu sein. Und dann ist dir so ein Punkt nicht so wichtig und du bist eher in der Lage zu lernen. Ja, das ist jetzt mehr genetisch. Nein, das ist tatsächlich Prägung etc. Versuch einfach weniger dogmatisch und fanatisch zu sein. Okay, eigentlich wir müssen fanatisch sein, weil wir den Westen retten müssen. Also wir Affentum hier, aber alle anderen, die sollten weniger fanatisch und dogmatisch sein. Nein, Quatsch. Ihr versteht, was ich meine, oder? Ja. Aber es ist echt interessant. Ich werde mir das auf jeden Fall merken. So, es ist eigentlich ein ganz gutes Häppchen. So, es ist auch etwas, was Jordan Peterson ja auch mal angesprochen hatte. So. Weißt du, was ich meine? Ja, der hat schon viele Sachen angesprochen. Genau, nein, der Peterson, der sagt es ja ganz gut, wenn er davon erzählt, dass die Linke für jeden alles gleich machen will und dass aber der konservative Ratschlag stell dich nur mal an und du schaffst es schon halt auch nicht unbedingt funktionieren. Genau, ja. And the least feminist nation in the world is Denmark? Ja, ne? Eine Umfrage mit mehr als 25.000 Leuten in 23 so Großländern so hat rausgefunden, dass halt nur eine von sechs Dänen ja, sich als Feministen betrachten würden. Also es geht da eigentlich um eine falsche Operationalität. So, was war denn überhaupt die Frage? Was war denn überhaupt die Methodologie hinter der Umfrage? So, bist du Feminist? Ja, nein. Würdest du dich als Feminist? Ja antworten? Dürfen Männer ja antworten? Das wäre ja auch ganz interessant. Weil nee, die haben ein paar verschiedene Fragen, glaube ich, gestellt. Ein paar verschiedene Themen abgefragt, so war das. Cool. Und da ist das dabei rausgekommen. Also man hätte das vielleicht auch anders gestalten können, diese Abfrage, ja. Das ist interessant, weil eigentlich, wenn die da Männer befragt haben, dann haben die sich ja auch schon von vornherein ein bestimmtes Modell von Feminismus genommen, nämlich das, wo sagen würde, Männer dürfen auch Feministen sein. Was eigentlich nicht wirklich hauptsächlich feministisch so. Ja, es geht dann mehr so um die Zustimmung eben zu feministischen Positionen, ne? Wenn man runterscrollt, sind auch ein paar Grafiken dabei, die dann eben die noch mehr Länder auch zeigen. Okay. Ja, Deutschland ist da gar nicht so weit weg. Also in Deutschland ist das auch, sind diese Sachen auch nicht so. Nein, es ist nur großteils die Politik von Feminismus wird umgesetzt. Das ist ja eigentlich egal, wer sich damit identifiziert oder nicht. Okay. Die kleine Minderheit, die im Staat da Richtung arbeitet. Ja, aber hier steht ja so, nur einer von sechs Dänen würde sich selbst als Feminist bezeichnen. So. Ja, und in Deutschland ist das eben noch weniger. Ja, gut. Also. In Schweden ist es halt einfach schon im roten Bereich mittlerweile. Oh je. Ja. Aber das finde ich ja lustig, dass Deutschland da noch drunter liegt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? Dass die Türkei und was, wie laut mehr sind Feministen hat als... Hä? Ne, die würden sich Türkei, das wäre eine Sache mit dem traditionellen Islam und so zu tun, dass da die Frauenbefreiung tatsächlich noch eine ist oder so. Oh, ja. Das kann natürlich sein. Ja, das dachte ich jetzt auch. Ja, kann auch sein, ja. Ich bin auch Feminist, wenn jemand fragt. Also ich nicht. Die Zustimmungsrate hier ist auf jeden Fall nicht genug, finde ich, um da solche, ja, teilweise doch sehr weitreichenden und so Politik drauf aufzubauen. Oh, für eine Gleichstellung. Auch interessant wäre zu schauen, wie viele Transen sie befragt haben. So. Weil gibt es ja auch dann verschiedene feministische Theorien. Aber ja, egal. Madonna beim ESC. Der ja. Chor der neidischen Männer. Oh, nein. Also normal machen wir kein Boulevard. Und oh, ich habe den Auftritt selber auch nicht gesehen. Aber Madonna hat wohl beim Eurovision Song Contest in Israel gesungen. Und sie hat nicht gut gesungen. Also so ist die einhellige Meinung der Leute, die ich in der Presse gelesen habe. Ja, vor allem ist das so eine komische, zweifelhafte Botschaft mitgebracht, ne? Das habe ich gar nicht. Was hat sie denn gesagt? Es ging ja nicht um das Gesagte, sondern um das, was aufgeführt wurde. Sie hat da irgendwie so ein bisschen, ja, diese Tempelgeschichte dargestellt und ja, dass sie sich irgendwie einigen sollen oder so rübergebracht. Also, einigt euch jetzt doch mal. Ein bisschen insgesamt von der Bühne gehen, weißt du? Aber darum geht es ja gar nicht eigentlich. Ja. Es geht um diesen Artikel, wo also diese Frau Pattberg, die den geschrieben hat, jetzt einen Zusammenhang konstruiert, nämlich Madonna war ja mal so eine Freche, ne? die Grenzen verschoben hat und die auch schon mal gepiekt hat und so. Und die Männer haben jetzt abgewartet, die Männer haben die ganze Zeit da gesessen und haben gesagt, hier, ruf mich an, wenn Madonna wieder irgendwo auftritt und so. Dann haben die Männer sich das alles angeguckt und jetzt haben sie den Zeitpunkt gefunden, um Madonna Rache zu nehmen. Dafür, dass die früher so frech zu ihnen war. Okay, also jetzt nächstes Ding wäre, wie hängt Gamergate mit Madonna Auftritt zusammen? Aber bitte, also das ist ein Artikel in einer der führenden News-Websites in Deutschland. Und da stammelt sich dieser Alter wirklich so eine Theorie, die hanebüchenste Theorie zusammen. Und natürlich geht es dann, oh, es ist ihr Recht, über körperliche Alterungsprozesse zu schweigen. Und das ist ja nur, weil die auch alt wird. Und da trauen sich dann die Männer halt praktisch da. Oh. Geht sie auch mal drauf ein, was gesagt wurde und ob es stimmt, oder? Ja, sie sagt halt, ja, Madonna habe halt irgendwie nicht jeden Ton getroffen bei Like a Prayer. Na und? Schon mal Rihanna live gehört? Ah, okay. Also das ist also eine gute Argumentation, mit der sie das abschmettert. Es geht hier natürlich um Macht. Geh nun endlich und halt die Klappe, scheint der Männerchor zu fordern. Du hast uns mit deiner Arroganz und deinem Erfolg schon immer verunsichert. Ständig hast du Grenzen überschritten, ein Leben geführt wie ein Mann. Sei jetzt anständig und still und unterwirf dich, wie es sich gehört, für eine alte Frau. Und dann kommt der härteste Satz von allen, für den ich die Frau Pattberg wirklich, wirklich, wirklich, wirklich unsympathisch finde. Besser gelitten ist beispielsweise die gleichaltrige Kate Bush, die zwar auch immer noch Musik macht, aber in Interviews von der positiven Wirkung von Hausarbeit auf ihre Psyche erzählt. Als wenn die Männer das wüssten. Erstens das, was Mammon sagt. Und zweitens, fucking, es ist ein Unterschied zwischen Madonna und Kate Bush. Die kann man nicht mal in einem, also die kann man nicht nebeneinander stellen und sagen, die eine ist ein Beispiel dafür und die andere ist ein Beispiel dafür. Das eine ist eine Künstlerin, eine echte Künstlerin. Ja. Und das andere ist eine Geldmaschine, die ihre Songs halt nicht alle selbst geschrieben hat. Ich finde es unverschämt, also gegenüber Kate Bush und auch gegenüber den Männern, Willst du etwa behaupten, dass Madonna American Pie gar nicht selbst geschrieben hat? Aber und Co. Und ich meine, die baut ihren Erfolg so viel auf den Federn anderer Leute auf und sie dann mit Kate zu vergleichen. Ey. Der guten Kate. Nee. Ja, es gibt offensichtlich irgendwie Bewegung im Familienministerium. Ups. Also die Frau Giffey möchte die Anti-Rechtsförderung umstellen und deswegen jetzt eher Initiativen direkt fördern und nicht mehr die Dachverbände sozusagen. Ja. Ich weiß nicht, woher das genau kommt. Vielleicht will man mehr Überblick haben, wo das Geld hinfließt, auch ein bisschen mehr Kontrolle, weil wenn ich das irgendeiner Ex-Stasi-EM in die Hand gebe, weiß ich ja hinterher nicht, wo das hinfließt. Ne? Vielleicht geht es darum. Wie auch immer laufen die Institutionen Sturm dagegen und haben gleich auch mal 160 ForscherInnen aufgetrieben. Ich könnte wetten, dass die alle aus den Sozialwissenschaften kommen. Und die fordern die GIFE auf, das nicht zu ändern. Unterschrieben wurde der Brief etwa vom Bielefelder Sozialforscher Andreas Zick. Ist das nicht der mit dem Gefälligkeitsgutachten? Andreas Zick? Naja. Für wen? Welches Gutachten meinst du? Ey, aber kennen wir den Konrad Litschko nicht eigentlich irgendwoher? Das Gesicht kommt mir bekannt vor, Redaktion Inland. Den hatten wir schon mal. Das kann gut sein, das weiß ich nicht. Künftig, so ein Sprecher Giffey, sollten statt großer Verbände nun einzelne Kompetenzzentren für bestimmte Themenfelder gefördert werden, die ihre Expertise dann bundesweit teilen. Hebel? Ich hab da was gefunden, das könnte dir gefallen. Ich habe nur mal ein bisschen so Carola Pattberg gegoogelt gehabt, habe rausgefunden, dass sie einen Artikel für Bento geschrieben hat, habe den aufgemacht und da steht halt so drin, dass sie ein Interview gemacht hat mit der Künstlergruppe Frankfurter Hauptschule, okay? Nice. Ja, und die Aufgabe, die sich da gestellt hat, diese Künstlergruppe, ist, die Liebesschlösser in Frankfurt einschmelzen zu lassen, weil sie ja nicht für Liebe stehen, sondern für Besitz. Ach. OPEX, ich weiß nicht, das ist sicher gut 200 Streams her, seit wir die Geschichte hatten, oder? Hatten wir? Ja. Die hatten wir schon mal, ja. Ja, aber es ist trotzdem lustig. Ja, auf jeden Fall. Also. Ja, aber ich finde, man muss auf jeden Fall im Auge behalten, was die Giffey da kocht und wer da am Ende von profitiert. Wer diese neuen Kompetenzzentren betreut, wer da dahinter steht und wo das Geld hinfließt, da sollte man sehr genau drauf achten. Auf jeden Fall. Also dieses ganze Gramscian Psychological Engineering, ich weiß nicht, mir gefällt das nicht. 115,5 Millionen Euro im Jahr. Ihr Steuergeld bei der Arbeit gegen rechts. Oh ja, oh ja, das war irgendwie mein Höhepunkt diese Woche. Ist schon älter. 21. April. Aber ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, den zu übersehen, weil der ist wirklich grandios. Essay Queerness in der Politik, lasst uns Banden bilden. Die Sehnsucht nach dem Ende traditioneller Genderrollen ist groß. Wo? In Berlin? Damit lässt sich Politik machen. Eine starke linke Bewegung braucht mehr Queerness. Ja, noch mehr. Und dann kommt dieser großartige Satz, bei dem ich vor Lachen fast vom Stuhl gefallen bin. Ich habe seit Jahren keine heterosexuell lebende Frau mehr getroffen, die sich nicht wünschte, auf Frauen zu stehen. Keinen heterosexuell lebenden Mann, der sich nicht gern von seiner Partnerin penetrieren lassen würde. Läuft. Seit Jahren. Seit Jahren. Ja. Ich weiß nicht. Speaking of, I live in a bubble. Nicht, ja, das geht ja, das ist ja unmöglich, weil wo kauft die denn ein? Im schwulen Supermarkt, in der schwulen Bäckerei oder wie, ja, genau? So ist das, wenn man Mitglied bei den Grünen ist. Ah, dann hat man so extra Läden oder was? So, nee, dann trifft man jahrelang Queerläden, wo man trifft man jahrelang niemanden. oder sie geht in den Laden rein, fragt die Leute danach. Und die sagen dann so, ja, jetzt kaufen sie was oder gehen sie. 2016 identifizierten sich 11,5% der 15- bis 29-Jährigen hierzulande laut einer Europulse-Umfrage als LGBT. Nicht heterosexuell. Queer zu sein ist so en vogue wie der Schauspieler Ezra Miller in High Heels auf dem Cover des Playboys. Okay, hier werden sehr viele Sachen einfach durcheinander geworfen und zusammengeschmissen und ich finde das nicht okay, okay? So, das Einverständnis mit traditionellen Genderrollen zerbröckelt immer mehr, während das Versprechen von Heterosexualität immer weniger überzeugt, OPEX. Ja, aber verstehen die Leute nicht, dass sie Eltern haben, die hetero sein müssen, damit sie überhaupt existieren? Denn mit Donald Trump, Bolsonaro und Orban verwirklichen alte weiße Männer ihre wahnhaften Vorstellungen von autoritärer Männlichkeit zum Leidwesen von Frauen, Queers, armen und schwarzen Personen. Ja, aber diese alten weißen Männer sorgen dafür, dass diese Leute sich als queer identifizieren können, nehmen ihnen sämtliche finanziellen Sorgen ab, weil sie denken, weißt du was, ich will irgendwie was von mir hinterlassen, weißt du so. Und dann kommt da dein Kind vorbei und sagt so, Papa, warum bist du eigentlich ein weißer Heteromann? Was soll der Scheiß? Oh je, Mann. Angesichts der politischen Weltordnung ist die Sehnsucht nach einem Ende der Geschlechterordnung überwältigend. Mhm, okay. Ich meine, es ist ein Essay, es steht drüber, also es hat jetzt keinen Anspruch auf Wahrhaftigkeit, aber auch in einem Essay sollte man eigentlich nicht einfach alles schreiben, was einem einfällt und was einem gefällt, sondern... Weißt du, so, es ist so diese politische Homosexualität. Ich verstehe das nicht. Weißt du, so, es gibt doch genug Leute, die sind schwul und wollen nichts mit diesem Queer-Identitätsscheiß zu tun haben. So, die Leute gibt's, aber... Ja, die Schwulen halt nicht richtig, OPEX. Ja, die Schwulen nicht richtig, ne? Das sind nicht die richtigen Schwulen, ne? Das Schwule ist politisch. Das sind nicht die Schwulen, die ihr sucht. Das kein Schwuler Schotterargument, ne? Weiterfahren, weiterfahren. Ja, da kommt ein bisschen was über Edie Sedgwick und so. Nee, nicht Edie Sedgwick, wer heißt sie hier? Die. Oh, jetzt habe ich es verdingenst. Eve K. Sedgwick. Edie Sedgwick war das It-Girl bei Warhol. Ja. Ja, genau. An die Stelle von Solidarität tritt Hass. So ersetzt die AfD die Utopie vom Ende des Kapitalismus durch eine kulturelle Deutung sozialer Verlustangst. In ihrem Wahlprogramm fordert sie zwar das Ende der Agenda 2010-Reform, doch faktisch steht da, wo sonst eine Vision wäre, bloß ein sentimentales, lichtblaues Versprechen. Familie, Volkskörper und D-Mark. Nee. Ich habe mir gerade überlegt, man könnte eine Initiative oder eine Gruppe gründen, so für christliche Queere. So, und dann nennt man die Kreuz und Quer so und fertig. Boah, okay. Das ist mein Beitrag. Der Name ist jetzt registriert, ja. Niemand darf den verwenden, der wurde von dem Hetero ausgedacht. Wenn ihr ihn verwendet, dann tantiert jemand an die Weltraumaffen, ja. Kreuz und Quer, Alter. Das Ende von Ausbeutung ist ebenso wenig zu haben ohne ein Ende der Geschlechterordnung wie andersherum. Na, dann wird ja beides noch auf sich warten lassen. Also ich weiß noch, der Film Cannibal Holocaust, so ein guter Film so. Und dann gibt es dann eine Fortsetzung, das wäre so Homosexual Holocaust. Das sind dann so dann Schwule, die dann in der Macht sind. Oh je. Und eine schlagkräftige linke Bewegung kann nicht auf die geballte queere Energie verzichten. Die Sehnsucht nach neuen Formen von Geschlecht und Begehren ist schon jetzt allgegenwärtig. Es wird Zeit, dass sie zur Massenbewegung wird. Das ist halt auch schon wieder halt Blank Slate. Nein, es wird keine schwule Massenbewegung geben, weil einfach vom Prozentsatz so viele nicht schwul sind und auch das nicht werden. Also... Das wird ziemlich eindeutig halten, ja. Ja, aber wenn du eine Kamera draufhältst und es framed und es so framest, als seien da mehr Leute, als es sind, dann haben das Leute halt im Kopf, weißt du so, und das macht es trotzdem nicht real. Ja, aber weißt du, da steckt komplett die Idee dahinter, dass es nur am System liegt und wenn das System sich ändern würde, dann auch die Sexualität plötzlich komplett umgepolt wäre. Das ist scary Blank Slate Thinking. Also wie tief das Konzept in den Autorinnen vorgedrungen ist. Ja, also wenn die wirklich so denken, weißt du, dann macht das doch erst recht keinen Sinn, weil wenn du das sagst, dann müsstest du ja auch sagen, dass Conversion Therapy auch funktioniert. Ja, also so, es müsste funktionieren. Wenn das hier wahr ist, dann würde Conversion Therapy auch funktionieren. Also. Weißt du, wenn Homosexualität eine Meinung ist, dann kannst du sie auch ändern. So, ich sehe halt irgendwo nicht wirklich groß einen funktionalen Sinn in Homosexualität, so aus evolutionsbiologischen Gründen betrachtet. So. Ja, okay, können sich halt trotzdem um Heteros in der Gesellschaft irgendwo kümmern und sie adoptieren, ja gut, aber so die eigenen Gene irgendwo weitergeben ist halt eher so der Sinn der konservativen Sache. Ja, aber wenn du in der Familie hast, desto mehr Kinder eine Mutter hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das letztgeborene Kind homosexuell wird. Dadurch sind dann sozusagen die letzten Kinder in der Regel eher in der Lage, mit anderen aufzupassen und zu helfen. Und dadurch wird dann zumindest ähnliches Genmaterial weitergebracht. Deswegen ist evolutionspsychologisch oder evolutionsgenetisch das zu erklären, dass das halt weiterhin auftritt. Also, ja, natürlich, klar, ich verstehe das ja auch. Ich meine, der weibliche Körper, der nimmt ja Testosterone-Embryonen ja auch als Eindringling wahr und baut dann nach und nach stufenweise mehr Antikörper aus, so, um damit klarzukommen irgendwo. Das sind Sachen, die macht die Mutter ja nicht bewusst so. Doch, so das macht ihr alles bewusst, genauso. Alles bewusst, okay, gut, ja, gut, dann weiß ich das, danke. Stadt Hannover fügt Genderstern in AfD-Rede ein. Ja, toll, weißt du, so Prioritäten. Ausgerechnet die Aussage eines AfD-Manns hat die Stadt in einem Sitzungsprotokoll mit dem umstrittenen Genderstern wiedergegeben. Der fordert die sofortige Streichung. Doch die Stadt will die AfD-Reden weiter gendern. Oh je, Mann. Oh je, weißt du, so, das ist so dieses Ding von, ja, wir wollen ja niemanden ausschließen, also müssen wir jeden explizit einschließen. Also, aber nicht wirklich jeden explizit, sondern so von wegen, hier, du musst jetzt gendern, ja. So, ob es dir nun passt oder nicht. Du hast keine Kontrolle darüber, was du sagst. Zitatrecht ist tot. Ist auch schön für die Zukunft. Da hat man dann immer Papiere, wo man sagen kann, guck mal, früher hat sogar die AfD gegendert. Ja, ne? Also es verfälscht. Also der Typ hat doch die Rede geschrieben, er ist doch der Urheber. Dann finde ich, soll er auch Kontrolle drüber haben, ob die verändert wird, bevor sie protokolliert wird. Ja klar, ja, das ist auch eigentlich so der Sinn der Sache eigentlich, aber da steht halt irgendwie dann eigene Politik über dem Recht der Person, sich so auszudrücken, wie sie es für richtig halt, schon wieder, erneut. Und dann sagen mir Leute, hey Dennis, ja, aber das ist doch einfach nur ein Genderstern, reg dich doch nicht drüber auf. So, da ist halt einfach schon allein da sehr viel drin, weißt du, wenn es nur ein Genderstern ist, warum machst du den dann da überhaupt rein? So, begründe doch du mal deine Handlung, so, und dann kommt da halt nichts groß raus. Das ist eine Microaggression gegenüber dem AfD-Mann. Ja. So. Ja. Aber was hat denn der dann gesagt gehabt überhaupt? Er hat gesagt, liebe MenschInnen, ich bin nicht einverstanden. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, auf jeden Fall, ja. Also Mama hat das auch eigentlich eingereicht, aber der hat nichts zu sagen scheinbar. Ja, der hat doch geschrieben, der ist kurz AFK, egal. Ach so. Genderforschung, wie schwanger können Männer werden? Gar nicht. Nächster Artikel, bitte. Ja, das ist hier eine ganz komische Nummer. Ich hätte mir das auch schon durchgelesen. Das hat zwar auch mal jemand eingereicht, aber kann ich auf jeden Fall was zu sagen. Das ist hier Genderforschung. Und man sagt dann hier irgendwie so, ja, die Debatte um Gleichberechtigung der Geschlechter und deren Diskriminierung ist so lebendig wie vielleicht noch nie. Ein Genderforscher identifiziert jedoch die Schwangerschaft als ein Hindernis auf dem Weg zur totalen Gleichheit. Ja, würde ich auch eher als Hindernis sehen, ja. Und dann kommen sie hier quasi mit Co-Schwangerschaft irgendwie, dass das soziale Umfeld sozusagen mitschwanger ist. Und deswegen halt auch die Männer dann irgendwie schwanger sein sollen, wenn die Frauen schwanger sind, irgendwie so. Sozial. Was? Ja. Warum? Wegen Genderforschung, wegen Gleichheit. Tja, weil wir keine. Hä? Wie schwanger? Ja, und die Frauen werden regenderisiert, wenn sie schwanger werden. Weil wir eigentlich in einer Gesellschaft leben, wo das Geschlecht keine Rolle mehr spielt, ne, wissen wir alle. Aber wenn die Frauen dann schwanger werden, dann werden sie regenderisiert. Und die Männer natürlich auch, weil die ja dann quasi denen ja dann die Versorgerrolle aufgezwungen wird. Und da haben sie ja hier festgestellt, dass die Männer dann eher dazu neigen, dann sich im Beruf noch mehr anzustrengen und so. Also noch mehr Arbeit zu machen. Ich würde das ganz knapp zusammenfassen. Biologie triumphiert über Ideologie. Nee, das kann nicht sein. Wir sind Forscher hier, Evel. Die forschen. Ja, ich habe mal den Herrn Professor Dr. Gerhard Wagner mal jetzt gefunden. Der ist an der Goethe-Universität in Frankfurt tätig, Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, Institut für Soziologie, auf dem Theodor W. Adorno Platz 6. Sehr gut. Frankfurter Schule, meinst du? Ja, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. OPEX, was erzählst du uns hier? Soziologie mit dem Schwerpunkt Wissenschaftstheorie / Logik der Sozialwissenschaften. Das ist ein Oxymoron, würde ich sagen. Ja, aber gut. Logik, zwei Veranstaltungen an. Einmal soziologische Grundbegriffe und einmal Geschichte der Soziologie. So. Wollt ihr die totale Gleichheit? Sternchen. Ja, ich finde es auf jeden Fall lustig, dass sie hier immer wieder betonen, dass ja natürlich die Genderforschung auch die biologischen Unterschiede anerkennt, ja. Aber die dann wieder relativiert mit irgendwelchen Ideen wie Co-Schwangerschaft. Es gibt doch einen Film mit Arnold Schwarzenegger, da wird er doch auch schwanger, ne? Das ist doch eigentlich ein Dokumentarfilm dann in der Soziologie, oder? Naja, also ich habe jetzt letztens einen Artikel über Frauen gelesen, die von ihren von Verwandten halt sich einen Uterus haben spenden lassen, weil ihrer selber nicht in der Lage war, Kinder zu bekommen. Und da wurde dann später eine befruchtete Eizelle eingesetzt und die haben per Kaiserschnitt Kinder geboren. Warum soll man nicht auch einem Mann so einen Uterus einsetzen? Für die totale Gleichheit. Ja. Übrigens, es gibt neue Hochrechnungen, es gibt aber nichts Neues. Das scheint sich zu stabilisieren auf dem grausamen Ergebnis. Sehr gut. Es freut mich. Jesse Signaler hat hier über einen Fall berichtet, wo jemand, der ein Gebietskenner ist, also der Doktor, der PhD, der über das Thema Transgenderism, also Transgenderismus, geschrieben hat auf Twitter, hat eine Sperrung bekommen für das, was er geschrieben hat. Und er hat darüber geschrieben, dass Transgenderismus eben Sexual Dimorphism ist, also dass es halt eine anerkannte Krankheit ist, also Gender Dysmorphia heißt die. Und dafür wurde er geblockt von YouTube und hier regt sich der Jesse Signal ein Stück weit darüber auf. Also man kann sich gerne darüber unterhalten, ob das aus dem DSM-5 rausgenommen werden soll oder nicht. Und das wird es wahrscheinlich auch, wenn die Tech-Firmen dich schon dafür sperren, dass du einen Krankheitskatalog zitierst. Also die Annahme, dass es nicht absolut ideologisch motiviert ist, das ist absolut abwegig und viele werden jetzt schreien, ja, aber die Diskriminierung, deswegen ist die Selbstmordrate so hoch. Ja, bei den psychischen Krankheiten ist es so, dass zum Beispiel bei der Schizophrenie die Selbstmordrate höher ist, wie bei der von den Transgenderisten und da hört man nie irgendwie, dass man die akkumulieren muss. Zum Beispiel schizotypische Persönlichkeitsstörung, sowas hat jemand wie der Alex Jones höchstwahrscheinlich oder der David Icke, Verschwörungstheoretiker, neigen dazu, das zu haben, was so eine leichte, sehr milde Form der Schizophrenie ist. Denen nimmt man die Plattform weg. Da ist es keine Diskriminierung, aber hier, wenn du dann den Krankheitskatalog zitieren tust, sind wir plötzlich irgendwo am Diskriminieren und es ist auf jeden Fall lustig, wie die Tech-Bubble das Overturn-Window auf die progressive Art und Weise verschiebt mit einem progressiven Talking Point, der nie wirklich von Experten angeguckt wird, aber oft gerne wiederholt wird, nämlich der mit der Selbstmordrate wegen dem Missgendern. Ja, ich hatte schon echt seit Ewigkeiten so die Ansätze gehabt, dass so die Leute, die da frei rumlaufen und irgendwie sich zusammentun zu dem, was du politisch nicht magst, so die Leute da so fertig zu machen, ist vielleicht nicht so das beste Ding, weil die Leute könnten durchaus legitim einfach nur irgendeine Geisteskrankheit haben, irgendwie sowas, weißt du? Und auf einmal bist du dann nicht mehr so all-inclusive, weißt du? Ja. Also gerade auch sowas wie starke Spiritualität und sowas wie an UFOs glauben oder an andere Dimensionen und so oder mit Aliens in Kontakt stehen, du bist dann so schizotypisch oder vielleicht schon ein bisschen in die Schizophrenie leicht abgerutscht. Also es ist nicht typisch für jeden Schizophren, aber es ist halt sozusagen ein Bereich der Krankheit und da ist es dann halt so, wenn du dich im Internet über jemanden lustig machst, der halt mit UFOs in Kontakt steht, also der Typ von Beautiful Mind, der Mathematiker, der ist das erste Mal in die Klinik gekommen, als er erzählt hat, dass er mit Außerirdischen in Kontakt steht. als er in die Vorlesung gekommen ist und das lautstark erzählt hat. Er hat dann Antipsychotika bekommen, ist dann besser geworden, also es passt schon und so. Aber worauf ich hinaus will, ist, vieles von dem Verhalten, was wir in der Gesellschaft sehen, was wir dann derzeit niedermachen, wie zum Beispiel verschwörungstheoretisches Neigen, Denken in so eine Paranoia, ja, das ist eigentlich auch Diskriminierung von neurodiversen Menschen. Also ja, die halt ab vom Schuss ein bisschen sind. Also. Ja. Und das Interessante ist auch hier, für was der da ausgesperrt wurde halt, ne? Violating our rules against hateful conduct, so hassvoller Umgang mit Leuten aufgrund von Ethnizität, nationaler Ursprungs, sexueller Orientierung, Gender-Identität, religiöse und so weiter. Das ist auch wieder dieser riesengroße Hodgepodge von Begriffen, die im Grunde in einer umso divers werdenden Gesellschaft eigentlich weniger Gewichtung bekommen sollten. Weil die Idee davon, dass man ja dann was sagt, was anderen Leuten nicht gefällt, steigt ja so proportional dazu, wie viele verschiedene Gruppen man zu sich einlädt, weißt du? So, irgendjemanden wird es halt irgendwann mal verletzen, was man da sagt. Wegen Diversität, weißt du? Mhm. So, und ja, dann eckt man halt häufiger an. Aber heißt es dann, dass die Leute aufgrund dessen, weil bei ihnen angeeckt wird, hingehen können und dann einfach sagen können, so, nehmen wir dem Typen doch die Plattform weg, weil das ist auf keinen Fall eine Überreaktion, weißt du? Das ist total gerechtfertigt, jemanden, der dich irritiert, einfach die Plattform wegzunehmen. Das ist doch klasse. Das ist immer gut. Das ist, nur so funktioniert Demokratie. Ja, klar, ja. Fucking Deplatforming, weißt du? Oh je. What actually happens when a country bans abortion? Das ist ein Artikel bei der Foreign Policy, der sich Rumänien unter Ceausescu, kommunistische Diktatur, mit stalinesken Flavor anschaut. Und man hat verzweifelt versucht, die Geburtenrate hochzubekommen und das ist gar nicht gut gelaufen. Ich habe auch neulich The Handmaid's Tale habe ich auch gelesen. Weiß ich nicht, fand ich merkwürdig, das Buch, also, und irgendwie dachte ich... Da machen die Leute das dann von sich aus eben alleine, ohne Erlaubnis, denke ich mal. Ja, also das du... Wenn du dann nimmst halt einen Kleiderbügel und so, das ist... Ja, genau, so das schön. Ist ein schlechter also, Ehe. No. Und in Rumänien war es dann halt auch oft so, dass die dann Weißen geworden sind und die Weißen, da hat man nicht so nicht danach geguckt und das ist furchtbar nach hinten losgegangen, also... Ja. Wir sind halt schon so Affen. Ist ja so. Man kann sehr schwer uns irgendwie psychologisch engineeren und irgendwie utopische Experimente machen. Also alles sehr kompliziert. Hier haben wir gute Nachrichten für Bartträger. Das waren, was waren es, glaube ich, 600 Frauen, die verschiedene Männer mit Bart angeguckt haben, die Männer mit Bart attraktiver fanden. Also, macht euch nichts vor, ihr werdet besser bewertet, wenn ihr einen Bart habt. Wie ich immer sage, wenn man eine Frau haben will, dann soll man sich männliche Attribute anlegen. Ein Oberhemd, ein Herrenoberhemd oder so zum Beispiel, kann das schon Wunder bewirken. Ja. Das heißt, die armen Frauen sind ihr Leben lang von der Gesellschaft darauf konditioniert worden, Bärte zu mögen. Das finde ich auch nicht gut. Das ist ja, die sollen spielen und sich freikaufen. Das ist nur die Schuld von Big Beard. Ja, mit oder ohne Bart. Ja, wobei ich hier die Überschrift Weinstein einigt sich mit Missbrauchsopfern irgendwie besser fand, als die ARD-Tagesschau, die geschrieben hat, Weinstein will sich freikaufen. Ja, ist es aber denn nicht so? Ich weiß nicht genau, ich meine... Soll ich es böse machen? Soll ich es böse machen? Der Weinstein bezahlt ihn unten. Endlich. Ja, aber die Frage ist aber doch, macht man das bei allen Leuten, wo sich jemand auf einen Vergleich einigt, schreibt man da überall, kauft sich frei? Und das sehe ich eher nicht so. Ich sehe es eher so, dass hier dann auf jemanden noch drauf geprügelt wird, halt, weil es halt... Das sind die sprachlichen Möglichkeiten, die da ausgenutzt werden. Ja, das sehe ich wohl auch so. Das machen die dann eben so. Nicht, dass ich den Weinstein irgendwie sympathisch finde oder finde, dass man Frauen mit Macht zu Oralverkehr zwingen sollte, aber es sollte schon noch eine gleich... Ja, es ist halt Vielleicht bin ich auch einfach zu empfindlich, was tendenziöse Artikel angeht. Mich erinnert das an Cosby. Also es gab ja auch verschiedene Fälle schon, wo sich Männer freigekauft haben. Und der Cosby ja eigentlich auch. Und in dem Fall haben sie dann wieder aufgerollt und ihn verknackt. Allegedly. Also das ist auch nicht unheikel sozusagen, selbst wenn da drin steht, dass der Fall dann eigentlich nicht mehr aufgerollt werden kann. Ja, ging es ja dann trotzdem, ne? Je nachdem, was sie so wollen. Also ganz sicher ist der Weinstein damit nicht, würde ich sagen. Ich finde es aber irgendwie komisch, dass der Weinstein so lange frei rumläuft und dass niemand was macht und niemand was sagt, dass du sogar ein Family Guy Witze drüber hast, so, wo das du hier einmal nackig über die Straße läuft und sagt, help me, I'm escaped from Weinstein's cellar oder sowas. Das war Spacey. Kevin Spacey, ah, okay. Mhm. Nee, aber es gab doch auch schon Witze in Family Guy, auch zu Weinstein. Und wo ich mir sage, so, hey, wenn das sogar ein offenes Geheimnis ist, manche drüber reden, so, macht ihr dann echt nichts? Habt ihr dann so viel Respekt vor jemandem, der mal irgendwas erreicht hat, dass ihr da nicht sagt, nee, bis hierhin und nicht weiter? Sind Menschen wirklich so? Bin ich da naiv oder anders, dass ich sage, ich verstehe nicht, wie das so weit kommen kann? Also ich komme da geistig nicht mit. Ich habe Probleme. Das ist ein bisschen, als wenn sie es aus Neid gemacht hätten. Also das Imperium zerschlagen war dann genug oder so. Ja, weil das war ja dann schon vor 10 Jahren schon falsch. Warum ist da nichts passiert? Das ist das, was ich nicht verstehe. So, naja, weil die damals ihre Karriere nicht im Trockenen hatten. Ja. Ja, ist zynisch, aber ist doch so. Wenn du halt irgendwie deine erste Hauptrolle hattest oder sowas, dank Weinstein, und dann gehst du hin und sagst, ja, übrigens, dann bist du doch durch. Ja. Das Interessante ist ja auch, dass wenn der Prozess mit Harvey Weinstein und so eingestampft worden wäre, weil, sagen wir, keine Beweise vorliegen würden, angenommen, ne, dann würden sich da Feministen jahrzehntelang drüber aufregen, dass das Patriarchat so und so, ne. Aber jetzt, wo die sich geeinigt haben, jetzt, wo das irgendwo schon scheinbar geregelt wird, ne, so, dann kommen die nicht hin und sagen, ja, hier, wir haben unser Ziel erreicht. Nee, es geht immer weiter, es hört nie auf. So, der Feminismus, der ist ewig. Und deswegen hat er auch nicht wirklich einen Wert, so. Es ist halt auch wirklich traurig. Ja, also, außerdem würde ich halt auch sagen, wenn ich wirklich jemanden irgendwie so abgrundtief verachte, wie die Opfer von Weinstein wahrscheinlich Weinstein verachten, würde ich mich damit Geld rauskaufen lassen? Oder würde ich eher sagen, nee, das machen wir hier bis zur letzten... Ja, Schuld festgestellt wird, könnte ja dann noch ein Schmerzensgeld oder sowas anfallen, dass es dann genauso hoch wäre oder so. Das könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Ja, allein, du willst doch, es geht doch hier darum, so einen Sexual Predator zur Strecke zu bringen. Ja, eben, das ist das, was ich nicht verstehe. Für einen selber ist dann am Ende auch noch dasselbe drin, finanziell. Warum muss man nein, das? Was ich meine ist, es kann nicht so schlimm gewesen sein, wenn du ihn nicht im Gefängnis sitzen sehen möchtest, sondern dich auf Geld einigst. Ja. Das ist das, was wo ich mir denke, so, hey, wenn es wirklich schlimm war, was dir da passiert ist, dann bist du doch auf Rache aus und sagst, ich will, dass die Person dafür ordentlich bestraft wird und du es nicht irgendwo einknicken. So, ich meine, das ist einfach zu sagen für jemanden, der selber nicht in so einer Situation ist, aber ich verstehe das persönlich nicht. Ich kann es geistig nicht nachvollziehen. So. Ja, das meine ich ja dann auch, weißt du, so damit, was ich halt sage. Weil so, da hast du doch die Möglichkeit, das von deiner Position aus gesehene böse Patriarchat mal irgendwie hart kaputt zu machen und einigst dich auf Geld. Ja. So. Ja. Apropos Patriarchat kaputt machen. Ja. Differences in serial killers. Women kill acquaintances, relatives, partners, children, males and females locally by poisoning for money. Men stalk and kill strangers, women wildly by choking for sex. Okay, also Frauen wollen so die vergiften Leute für Geld, weil sie Geld wollen halt, und Männer machen es halt so für Sex. So, und durch Erwürgen. Interessant. Okay. Ja, zum Thema, gibt keine Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein. Fallnummer jede Woche ein. Wir sollten mal einen Sonderstream machen, der 16,5 Stunden geht, wo wir all die Dinge auflisten, was unterschiedlich ist. 16,5 Stunden drei Artikel aufzählen, die ganze Zeit. Nein, wir haben alle 2 Wochen haben wir eigentlich so einen Artikel. Also. Apropos Unterschied. Der Werberat hat jetzt hier den Muttertagsservice-Bot von Edeka gerügt, allerdings nicht nur wegen der Männerfeindlichkeit, sondern weil die hier auch Frauenfeindlichkeit sehen. Und sie meinen halt, dass diese Darstellung in dem Werbespot halt eben angeblich Rollenbilder aus den 50er Jahren reproduziert und dass es deswegen halt eben gerügt wird, das Ganze. Und nicht jetzt nur, weil die Männer Trottel sind, sondern nur unter dem Gesichtspunkt, dass die Männer ja Trottel sind und die Frauen die besseren Mütter und das sind halt Rollenbilder von aus den 50er Jahren, ja. Okay, also da gibt es halt so viele Probleme mit, okay, weil wenn Sie hier sich darüber beschweren, dass da angeblich Geschlechterrollen aus den 50er Jahren reproduziert werden, das mag ja sein, weißt du, trivialisieren Sie die Probleme von so den Geschlechterrollen aus den 50er Jahren. So, weißt du, weil das Problem war ja nicht, dass da irgendwie danke Mama, dass du nicht Papa bist, war, sondern halt andere Dinge, die halt eine größere, härtere Rolle gespielt haben. So, komm, ey. Ja, es ist deren Möglichkeit, sich so da durchzulavieren, ne? Ja, aber halt, wir leben nicht mehr in den 50er Jahren und das ist nicht so ein Argument von Current Year, sondern einfach nur so, guck mal, okay, wir leben eindeutig nicht mehr in den 50er Jahren, so, weil wir halt jetzt Gesetze haben, die halt so Die Frauen, Zeit verändert haben. ja, die Zeit verändert haben, ja, das ist halt so schwierig, das auf den Punkt zu bringen. Danke, Evel. Also ich fand gut die Stevie Schmiedel, die sich eindeutig positioniert hat. Das hätte ich echt nicht erwartet, an ihrer Position. Aber die hat ja, glaube ich, auch irgendwie ihren Verein sowieso verlassen oder wie was, ne? Oder hat die Position da aufgegeben Das war bei. ja wegen Burnout angeblich. Ja, nur nach einem Burnout davon haben, dass alle immer eine andere scheiß Meinung haben, ne? Ja, und dann hier, was Chris markiert hat, zu dem Muttertagsspot waren rund 750 Beschwerden beim Deutschen Werberat eingegangen. Schon 750 Beschwerden wegen einem Werbespot. Weißt du so, wie viele verschiedene Arten zu sagen, mir gefällt es nicht, mach das weg, kann man haben? Also bestimmt nicht 12. 750. 12. 12, ja. Mehr als es Geschlechter gibt, ne? Ja, ich frage mich Genau. aber ganz ehrlich, wie viele von denen jetzt diese Argumentation da auch geführt haben, die jetzt hier der Werberat führt im Endeffekt. Das würde ich echt gerne wissen. Es wäre mal interessant zu schauen, was Die denn die wenigsten, ja. Argumentationen da kamen, weißt du? So ausgezählt, ne? Nö, einfach nur gesagt, ja, 50er Jahre wird hier reproduziert. Hat man überhaupt gefragt, was die Werbemacher von dem Spot überhaupt da angepeilt haben? So hat man bestimmt nicht, oder? Wie bestimmt seit den Ja. 50er Jahren, was soll der Unsinn? Also es wird ja, werden ja Männer gezeigt, die sich ungeschickt verhalten ihren Kindern gegenüber. Waren die früher ungeschickter oder was? Das ist doch totaler Quatsch. Das hat doch nichts mit der Rolle zu tun, wenn einer ungeschickt ist. Also irgendwie ist das hergeholt. Ja, Und das die meine haben ich. Notlösungen halt, weil sie sonst nicht wissen, wie sie sich dann rausreden sollen. Ja. Ja. Oder dass sie es nicht sagen wollen, wie es wirklich ist. So ist es ja. Ich finde, das ist ein guter Beweis, dass wir in einer femizentristischen Gesellschaft leben, die auf die weibliche Position eingenommen hat. Weil wenn das hier unter 50er Jahre Sexismus durchgeht, dann sind Frauen wieder das Opfer, wo ich mir denke, ja Leute, was auch immer, ihr blickt's halt nicht, ich kenne ja euch. Titelvorschlag, femizentristisches Patriarchat. Ja, das wir leben in einem Matriarchat. Ja, und deswegen äußert sich die Mehrheit der Deutschen in der Öffentlichkeit nur vorsichtig. Aufs Grund für den niedrigen Wert werden die rüden Formen der Auseinandersetzung angegeben. Und nur jeder fünfte Deutsche fühlt sich in der Öffentlichkeit frei, seine Meinung zu sagen. Das sind ziemlich erschreckende Zahlen Auch so, dass für. sich Leute vorsichtig ausgedrückt haben. Also hier. Das sind 20% Grünwähler, die das glauben. Der Deutsche äußert sich in der Öffentlichkeit nur vor. 59% der 1283 Befragten ab 16 Jahren gaben an, sie könnten sich nur unter Freunden frei äußern. Nee, unter Freunden frei äußern. Nur 18% sehen aber im öffentlichen Raum eine vergleichbare Freiheit. Das Als ist super Tabu. Zahl. Also das sind voll das freie Land. Also Als Tabuthemen gelten die Flüchtlinge und der Islam. Moment, es gibt Tabuthemen. Ich dachte, es geht uns um Vielfalt. Da kann man doch nicht irgendwie abwertend sein zu irgendeinem Thema. Und was ich sehr interessant fand an dem Artikel war hier im letzten Abschnitt zu dem Eindruck, dass die Freiheitsspielräume im öffentlichen Raum kleiner werden, trägt auch die Rigorosität bei, mit der bestimmte Sprachregelungen eingefordert werden. So finden es 2/3 der Bevölkerung übertrieben, wenn statt der Begriffe Ausländer oder Ausländischstämmige umständlich von Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen werden sollen. Und auch die Änderungen an Büchern wie der Negerkönig in Pippi Langstrumpf, der zum Südseekönig wurde, ist es eine Zahl von 75%, die für eine Beibehaltung der Originalversion sind und 14% votieren für eine Änderung. Und trotzdem wird das aber durchgezogen. Ne? Ja, das sind die 14-20%, die ihren Mund noch aufmachen, beziehungsweise dann auch wahrscheinlich mit diesen Sprachregelungen immer mehr kommen. Aber da muss ich. Und das sind die 15-20%, die blaue Haare haben und die ganze Zeit halt alle, die was anderes sagen, sind Nazis rufen. Ja, aber da muss ich aber auch mal böse gegenüber der Mitte sein. Das ist der Grund, warum man halt auch gefickt wird. Das ist der Grund, warum wir Banken retten. Das ist der Grund, warum 2015 alle einfach nur gejubelt haben und die Presse plötzlich den bunthaarigen, progressiven Narrativ übernommen haben. Und niemand stellt sich hin, niemand sagt, ich habe keinen Bock drauf. Ich will das nicht. Das ist nicht in Ordnung. Man muss mich vorher fragen. So, ja, wir können einen Volksentscheid machen oder irgendwas. Also, guck dir doch bitte die Wahlergebnisse an. Die wollen das. Also anders kann ich mir das nicht erklären, dass du irgendwie 65% für Schwarz-Rot-Grün hast. Stimmt auch wieder. Aber weißt du, wenn ich was will, dann will ich ehrlich sein mit dem, was ich bekomme, weißt du, und mich nicht irgendwie in meinem Kiez verstecken und dann irgendwie Politik verlangen, die mich dann in keiner Weise irgendwie treffen wird, aber dafür andere, die sich dann halt radikalisieren und ich dann sage, ha, siehst du mal, genau wegen den Leuten habe ich das gewählt, was ich gewählt habe und sitze dann weiter in meinem Elfenturm. Elfenbein, Elfenturm, ein Turm von Elfen gebaut. Egal. Aus Elfen. Ein aus Elfen gebauter Turm. Okay. Aus Elfenbeinen. Aus Elfenbeinen gebaut. Aus Elfen. Ungelogen, ein Freund von mir hatte eine Kommilitonin, die unendliche Geschichte voll traurig fand, weil sie überlegt hat, wie viele Elefanten für den Elfenbeinturm sterben mussten. Ungelogen. Also. Oh je. Ja, die hat auch das Buch gut verstanden dann, ja. Es geht auf jeden Fall um die gestorbenen Elefanten. Wieso lassen Leute, die mit Neonazis in Talkshows sitzen, diese immer ausreden und ihre Scheiße verbreiten? Warum sagt man denen nicht, dass sie ihr dummes Maul halten sollen? Aber man so nicht spricht im Fernsehen, ne? Ich wüsste auch nicht, welche Neonazis im Fernsehen so sitzen, aber ich gucke nicht. Wer so einen Fernsehen. So ein naja, Meuten, Gauland, weil so. Ja. Die CSU. Nein, keine Ahnung. Man kann doch auch mit Neonazis reden. Wir reden doch auch mit Leuten von irgendwelchen Kulten, von Scientology. Wir reden doch mit allem, weil halt Menschen reden, weil immer erst reden besser ist und dann irgendwelche Gewalt anwenden. Weil mit Reden kriegt man noch am ehesten jemanden auf eine andere Bahn gelenkt wie mit Taten. Taten führen in der Regel eher zu Trotzreaktionen. Also einfach zu sagen, halt doch dein dummes Maul, ja und dann und jetzt, ja super. Also du bist dann wie ein Kleinkind, sich aufhören und so, mir gefällt nicht, was du sagst. Ja, ich hätte auch gern, dass die Progressiven einheitlich geschlossen aufhören, sich an der Politik zu beteiligen. So. Aber ich will dir nicht den Mund verbieten. Ich mag die ja zum Teil auch, weil ich sie für das Üble und Böse halte, das ich als Krieger des Lichts bekämpfen kann. Nein, Quatsch, aber ihr wisst, was ich meine. So. Artikel 5, da war das so wichtig. Nee, ist aber nicht Artikel 1, okay? Und 1 ist zuerst, okay? Also, Argument zerstört. Ja, ich meine, wie oft muss man sich die Scheiße von denen anhören, die immer die gleiche sozusagen, die sonst mal nicht so anstellen. Warte mal, was ist das? Solche Argumente hören, legen und dann ist gut, ne? Warum ist bei YouTube da unten unter dem Video so ein kleiner Banner, so ZDF ist Teil des deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Naja, YouTube hat doch angekündigt, solche politischen Sachen mit so Annotationen zu versehen. Ich habe denen mal ein Feedback gegeben, dass ich das für ziemlich irrelevant halte, dass mir da auf ZDF irgendwie verlinkt wird, wenn das von ZDF... Naja, das ist dafür da, damit du weißt, oh, das ist öffentlich, das kann ich glauben. Ja, ist aber zum Inhalt ist das nicht relevant. Bei Traumaffen würde da stehen, Teil eines rechten Verschwörungstheoretiker-Netzwerks. So. Teil einer rechten Verschwörung, den Westen wie Saudi-Arabien zu gestalten. Teil der Hasskampagne Gamergate. Ja. Der Name von dem Video einfach: Holocaust-Leugnung beim Volkslehrer. Bildung. Also das ist, den habe ich zugeschickt bekommen vom André Dall, der ein oder andere erinnert sich an ihn. Das ist ja ein Bericht von Heute Plus und über wie man sich im Internet radikalisiert. Aber der Volkslehrer hat doch schon gesagt, er ist rechtsradikal, ja, aber nicht rechtsextrem, glaube ich, hat er gesagt. Er ist auf jeden Fall weit rechts, ja, keine Frage. Aber wir können ja mal reinschauen, was sie uns da erzählen. Ein Video, in dem der Holocaust angezweifelt wird. Der dazugehörige Kanal war kurzzeitig von YouTube gesperrt, dann wieder zugänglich. Momentan sind die Videos wieder nicht verfügbar. Ein Beispiel, das zeigt, wie schwer sich YouTube bei der Regulierung der eigenen Plattform tut. Verschwörungstheorien, Falschinformationen, extrem tendenziöse Videos, all das findet sich auch auf der Videoplattform. YouTube kann eine Radikalisierungsmaschine sein, aus drei Gründen. Eine Radikalisierungsmaschine. Ja, freier Zugang zu Informationen aus allen möglichen Quellen ist radikalisierend. Ja, super, klasse, Mann. Steuer von den bösen Algorithmen, ne? Oje, weißt du, Radikalisierung ist, wenn du absolut aus allen Bereichen deines sozialen Umfelds nur eine Bahn vorgegeben bekommst und in der musst du bleiben, ansonsten drohen dir Strafen. Weißt du, das sorgt für Radikalisierung. Besonders, wenn es um Tatsachen geht und Tatsachen brauchen keine Gesetze, um sie zu beschützen, okay? Ja, es soll ja schon auch Leute geben, die bei YouTube den Leuten erzählen, dass sie nur eine Partei wählen könnten, alle anderen furchtbar sind, ja. Weil sonst die Welt untergeht. Schon mal gehört, ja. Eigene Regeln. Ray Serrato ist Social Media Analyst beim Kampagnennetzwerk Avaaz. Er hat sich intensiv mit YouTube und dessen Community Standards beschäftigt. Ja, und Avaaz ist nicht Avaaz ein kanadisches Netzwerk? Und dann heißt es immer ausländische Beeinflussung. Und ich will jetzt den Kanadier nicht unterstellen, dass er eine geheime Agenda gegen Deutschland fährt. Aber warum ist das jetzt in Ordnung? Nee, es ist eine US-based Non-Profit Organization, launched in 2007. Also warum Kampagnennetzwerk Avaaz? Da könnte man jetzt hinschreiben aus den USA. Weil ich finde, das ist theoretisch wichtig. Weil Gründe. Also, aber ja. YouTube hatte lange relativ laxe Standards hinsichtlich dessen, was sie erlauben. Insbesondere Kanäle aus dem rechten Spektrum nutzen diesen Spielraum aus. Einige Kanalbetreiber haben außerdem lange Zeit ausgenutzt, dass seriöse Medien weniger aktiv auf YouTube waren. So entstand das zweite Problem, eine Lücke für unseriöse. Es werden immer die Grenzen der Meinungsfreiheit ausgetestet. Wenn sie jetzt Sachen verbieten, dann schreiben die Leute an der Grenze lang. Vor allem das Framing einfach. Ich liebe es, Mann. Einfach ausgenutzt. Ausgenutzt. So richtig. Weißt du, wenn ich jetzt irgendwie sehe, okay, es ist ein heißer Tag, ich verkaufe Limonade, ne? Dann kommen Leute nicht her zu mir und sagen, hey, Moment, du nutzt die Situation aus. Ja, ich meine, also das ist ja auch eigentlich berühmt, ne? Dass in der Anfangszeit von YouTube war es ja so, dass zum Beispiel viele Kreationisten da sich rumgetrieben haben. Das ist ja auch einer der Gründe, warum die Atheisten dann eine Zeit lang bei YouTube eine ziemlich große Reichweite hatten, bis die Blase dann quasi auch so ein bisschen geplatzt ist und die Leute dann wieder so, ja, es gibt ja immer mal so Ströme halt und dass in der Anfangszeit von YouTube die großen Medienhäuser alle gesagt haben, wir wollen unseren Kram da gar nicht haben, aber mittlerweile da halt auch alle vertreten sind. Das liegt ja auch größtenteils daran, dass sie das vorher nur als großes Böses erachtet haben und mittlerweile halt zu schätzen wissen, dass sie da quasi ja eine Infrastruktur hingestellt kriegen, die sie nur noch benutzen müssen. Und die Werbekunden von YouTube ja sowieso gerne mit den Großen zusammenarbeiten, wo dann halt nicht geflucht wird und so. Und die Beiträge schon unpolitisch sind oder so. Ja, also das sind alles so Dynamiken, aber das jetzt wieder so hinzudrehen, als wäre das alles so die große rechte Verschwörung, die irgendwie angestachelt haben, weil die ja irgendwie den großen Plan haben und alles irgendwie so nach ihrem Willen da irgendwie hinwurschteln können, das ist halt auch schon wieder vollkommener Humbug. Der Sinn von YouTube ist das Motto von YouTube selbst, okay, also das Broadcast Yourself, ja. Und das Problem ist ja schon lange her. Also das hast du das schon irgendwann in den letzten Jahren mal gelesen irgendwie. Das haben sie sich ja, glaube ich, von verabschiedet. Ja, klar, ja, aber ich meine, ursprünglich war es halt das, weißt du, so. Und so viele von den Leuten, die dann sehr einflussreich waren auf andere Leute und dann so dieses ganze Milieu sich da gebildet hat, wovon wir jetzt gerade nur so das Abbild sehen, ja, das hat jetzt dazu beigetragen, dass YouTube damit nicht klarkommt und dann dem ganzen sozialen Druck dann so Platz gibt, ja, und dann sagt, okay, ja, wir werden jetzt einen zusätzlichen Zustand für Videos einführen, bei dem Videos nicht geteilt werden können, nicht kommentiert werden können, nicht geliked werden können und sie werden nicht beworben. Weißt du? So, du tust halt einfach Videos auf YouTube haben, die aber nicht von YouTube unterstützt werden. Und das ist dann halt wirklich echt traurig. So, das ist eigentlich das Problem. So, wie kann ich mich davor schützen, was mir nicht gefällt, wenn ich nicht weiß, was mir nicht gefällt, weil es mir nicht gezeigt wird? Mit Voodoo. Der Angebote. Dadurch wird YouTube zu einem Raum, in dem es viele Informationen und Inhalte von geringerer Qualität gibt. Das nennt sich Data Void. Das muss man wissen, um zu verstehen, wieso bestimmte Inhalte so erfolgreich sind. Das muss man wissen. Ja, jetzt aber was mit niedriger Information. Die USA, die haben wesentlich mehr Menschen, die den menschengemachten Klimawandel oder generell den Klimawandel komplett ablehnen und sagen, das gibt's komplett nicht. Trotzdem ist Deutschland vergleichsweise mit den USA gleich auf in dem, was sich gegen mit dem Klimawandel an Sachen CO2-Einsparung vorgenommen haben, wenn man ihre Volkswirtschaften vergleicht, weil wir eben auf Kohle umgestiegen sind, weil Uran böse ist. Da ist dann die Frage so, ist es denn tatsächlich so wichtig, was jetzt die breite Masse denkt? Weil es wird doch voll oft eh nicht das gemacht, was der überwiegende Anteil will. Wie auch zum Beispiel bei der Bankenrettung in Deutschland. Da waren, glaube ich, 90% der Leute dagegen. Da hat man halt gemacht, weil Gründe. Deswegen, also, ist es wirklich so schlimm, wenn die Leute falsch informiert sind? Ich weiß es nicht. Also, ja natürlich. Ja nicht sagen. Ja, natürlich hast du Fahrenheit 451 nicht gelesen, okay? Die Leute stören sich daran. Wenn man es zerstört, dann geht es den Leuten besser. So, es radikalisiert. How YouTube becomes saturated with this kind of content. Einen gewaltigen Einfluss darauf, welche Videos Nutzer auf YouTube gucken, hat YouTube selbst. Die Plattform verbreitet Videos über Empfehlungen, die von Algorithmen generiert werden. Das ist das dritte Problem. Wie das genau funktioniert, sagt YouTube nicht. Ein wissenschaftliches Paper, 2016 veröffentlicht, gibt einen Einblick. Demnach geht es vor allem darum, dass Nutzer so viel Zeit wie möglich auf YouTube verbringen. Einige Untersuchungen legen nahe, dass extreme Videos mit viel Aufregerpotenzial deshalb häufiger empfohlen werden. YouTube selbst erklärt auf ZDF-Anfrage, man habe bereits zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Probleme zu lösen. Darunter die Verbesserung unseres Empfehlungssystems auf YouTube, die Stärkung von glaubwürdigen Quellen, gerade im Umfeld von Nachrichten, sowie der Ausbau unserer Teams, die sich um problematische Inhalte kümmern, auf rund 10.000 Personen weltweit. Und deswegen ist es so, dass wenn eine Newsseite ein YouTube-Video veröffentlicht, das in die Trends kommt, wenn man 100.000 Klicks hat und wenn jemand, der ein YouTuber ist mit 10 Millionen Abonnenten, der kommt in die Trends, wenn er 2-3 Millionen Klicks hat. Also, ja. Die Leute verbringen schon mittlerweile so viel Zeit auf YouTube als Unterhaltungsplattform, dass sie ihre eigene Version von YouTube, die sie halt durch ihren Account halt gefiltert bekommen, als ihr privates Eigentum betrachten. So, und sie zögern halt nicht damit, sich dann bei YouTube zu beschweren, wenn sie einfach irgendwas in ihre Blase reingezeigt bekommen, was ihnen nicht gefällt. Also außerdem, also was mich hier, wo ich hier hellhörig werde, ist auf jeden Fall so dieses, dass es wieder so dargestellt wird, als ob die da sitzen bei YouTube, sich die Hände reiben und sich denken, ah, lass uns mal diese Rechten pushen. Weil da kriegen wir richtig Klicks und das gibt uns dann hier, ne? Also ich meine, es ist doch vollkommen hirnrissig. Also. Ja, klar, ja. Ja, du hast eigentlich nichts weiter als eine offene Plattform, wo jeder alles draufpacken kann, so Angebot und Nachfrage, so Chaos und so, aber du hast die Möglichkeit, zu allem eine Bestätigung zu finden. Du kannst eine Bestätigung dazu finden, dass 9/11 ein Inside-Job war und dass es Reptiloide gibt und dass die Erde flach ist. Weißt du, so. Ja, auf jeden Fall. Worauf ich nochmal hinaus möchte, Avas, Avaaz is a base, a US-based non-profit organization launched in January 2007 that promotes global activism on issues such as climate change, human rights, animal rights, corruption, poverty and conflict. Ist eine progressive NGO. Mhm. Also die nennt sich selber ja. Progressiv. Ja, und das auf ist jeden Fall gar keine politische Agenda. Nee, nie und nimmer. Ja, das sind dann die Experten, die dann im ZDF zur Sprache kommen. Jemand, ja, aber nicht, wissen, nicht Bescheid wissen über die Geheimnisse des Algorithmus. Das ist ja auch nur sowas, was man macht wie bei Amazon eben. Ne? Wer sich das angeguckt hat, hat sich auch das angeguckt. Ja. Ja, und guck dir doch bitte mal, wir sind hier anonym eingeloggt. Und was kriegen wir denn empfohlen? Kriegen wir da was Radikales empfohlen? Nö. Überhaupt nichts. Ja doch, das ist der Böhmermann, guck doch. Wir kriegen nämlich eigentlich nur weitere öffentlich-rechtliche empfohlen und das kann ja auch eigentlich nicht sein. Ja, so. Ich habe aber auch Suchen gestellt, ne? Falls ihr das noch nicht bemerkt hattet, wenn man jetzt irgendwelche heiklen Wörter, sagen wir mal, sucht, also wie Illuminati oder sowas, dann bekommst du immer dasselbe Suchergebnis. Ob du jetzt umstellst auf den Zeitraum oder die Länge oder sonst was, du kriegst immer dasselbe Suchergebnis. Ich habe letztens auch noch irrelevante Scheiße. Ja, ich habe letztens auch nach irgendeinem politischen Thema gesucht und habe auch die ganze Zeit nur Sachen bekommen, praktisch, die dagegen sind. Also nur und öffentlich-rechtliche und sowas. Chris, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Wir sind ja hier gerade nicht angemeldet bei YouTube. Kannst du mal auf die Startseite von YouTube gehen, damit wir auch mal schauen, so was da generell global empfohlen wird? Also Gegenmeinungen angezeigt zu kriegen, finde ich gar nicht so problematisch so, ne? Nur wenn das jetzt ausschließlich ist, ist das... Ja, Ausschließlichkeit, das ist das. Diese Einflussnahme ist einfach irgendwie... Ich weiß, ich reite gerade auf Avaaz rum, aber Avaaz hat auch mit 1,5 Millionen Euro während dem syrischen Bürgerkrieg in der Anfangsphase Internetkommunikationsequipment für Protestierende und Trainingseinschulungen für Aktivisten durchgeführt und hat auch 2009 bei der iranischen Präsidentschaftswahlprotesten auch. Du willst sagen, sie haben geholfen, Syrien zu destabilisieren und in einen Bürgerkrieg zu stürzen? Ja. Da sage ich nur, Avaaz. Aber gut. Gewährt unabhängigen Experten bislang kaum Zugang zu seinen Daten. Was die Maßnahmen bringen, ist deshalb unklar. Klar. Aber genau, so unabhängige Experten wie die von Avaaz und die Frau Dingenskirchen hier. Wie heißt sie? Die Österreicherin? Kahane? Nee. Ach so. Die wollte doch das eine Jahr auch die Algorithmen sehen. Ach so, ja. Die Ingrid. Die Ingrid, genau. Die unabhängigen Experten, ja. Ach ja. Apropos unabhängige Experten. Die dritte Woche in Folge müssen wir nochmal über die Konferenz von der AfD im Bundestag reden, weil diese Woche gab es hier nämlich so einen Bericht bei Korrektiv, ist das hier, die Webseite. Und da wollte ich jetzt nochmal ein bisschen durchlesen und da eventuell noch das eine oder andere zu sagen, weil Ewe und ich waren ja da für die Leute, die letzten zwei Folgen verpasst haben. Ich habe gesehen, es gibt auch ein 3-Stunden-Video davon. Das heißt, die Veranstaltung dürfte ziemlich komplett auf Video sein oder so. Ja, mag gut sein. Also, wie ich ja schon gesagt hatte, in den letzten Wochen, das wurde alles gefilmt und so von irgendwelchen Leuten. Also, ja. Ja, auf jeden Fall war hier jemand von Korrektiv mit dabei und was sie hier zum Beispiel nicht schreiben, ist die Tatsache, dass Korrektiv da auch wörtlich erwähnt wurde in dieser ganzen Veranstaltung. Also man hatte sich da so ein bisschen natürlich darüber aufgeregt, dass Korrektiv ja auch mit Facebook irgendwie zusammenarbeitet und man dann da irgendwie befürchtet, dass die halt sagen so von vornherein irgendwie was jetzt von den Anwesenden da kommt, ist halt alles Pui-Pui und müsste runtergedrosselt werden und so. Da gab es auch diverse Beispiele, wo die Leute dann meinten, dass sie da Nachrichten bekommen haben, dass irgendwie ihre Beiträge ab so und so viel Verbindungen irgendwie dann abgebremst werden oder so. Und ja, das ist auf jeden Fall das. Und dann finde ich jetzt zum Beispiel schon mal diese Formulierung hier ziemlich merkwürdig. Berger berichtete den Anwesenden, wie das Bankkonto seines Vereins geschlossen, das Geld an die Spender zurücküberwiesen worden sei. Na, also ich meine, wenn ich hier so einen Faktencheck hier irgendwie mache unter der Überschrift, dass er hier auch irgendwo steht und weil Korrektiv hier irgendwie die Leute hier korrigieren will, Wie wäre es denn dann mal, wenn man das einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, recherchiert oder so vielleicht irgendwie? Wäre das nicht vielleicht eine Idee? Und nicht nur irgendwie schreibt so, ja, hier wird ja irgendwas behauptet, so. Ja. Einen guten Grund dafür gab es laut Berger nicht. Kontoauflösungen sind eine Strategie, wie man gegen die freien Medien vorgeht, sagte er in ruhigem und sachlichem Ton. Tja. Ja, und, ja, und da gibt ihm, wird das in Frage gestellt halt, ja. Ihm gibt das ja auch, die Vergangenheit gibt ihm ja auch recht. Wir haben das ja bei den anglophonen YouTubern überall gesehen, Gamergate und danach. Und wie Sargon halt seine Plattform nach und nach verloren hat. Und natürlich ist das eine Strategie. Und auch Banken, es ist doch gerade gegen irgendeine größere Bank in Amerika auch ein Verfahren anhängig, weil die angeblich republikanischen Persönlichkeiten halt Schwierigkeiten gemacht haben in der Richtung. Oder Trump-Unterstützer. Jetzt müsste man natürlich mal wissen, wer, wie der Typ von Korrektiv da reingekommen ist. Ne? Ja, wahrscheinlich sagt ähnlich wie wir. Ja, aber er wird sich ja dann unter irgendwas anderem. Also, gibt es da irgendwo einen Honeypot unter den politischen? Ah, ich glaube, ein paar lassen die auch rein, damit auch ein paar Artikel rauskommen. Also, ich glaube, die sind da schon da politisch genug, dass sie sagen, also dass sie wissen, dass sie die Opposition oder die Presse, die ihnen komplett feindlich gestimmt ist, dass sie die nicht komplett weglassen, weil einfach auch nur negativ über dich gesprochen zu sein. Also wenn über dich negativ gesprochen wird, ist auch nicht schlecht als Partei. Also schlecht ist es, wenn man dich nicht mal mehr negativ kennt. Also wenn man dich gar nicht kennt. Also. Ja. Ist auch lustig, halt hier diese Liste der geladenen Gäste sind halt auch wirklich nur die bekannt sind, dass da noch ein Haufen andere Leute waren irgendwie. Kommt nicht so rüber. Ja, es ist halt das Who is Who der rechten Meinungsmacher, ne? Also, ja. Ja, aber das sind ja nicht die einzigen Leute, die da waren. Also, nee. Das sieht ja hier aus, als wäre das so eine Veranstaltung mit braunen Hemden und ausgestreckten Armen gewesen. Jürgen Else ist da gewesen zum Beispiel. Das ist nicht auch ein rechter Meinungsmacher? Der war doch nicht da, oder? Ich denke nicht, ne. Ich glaube, der Else ist so, den habe ich nicht gesehen. Aber ich habe den... Wieso oder so, wo man auch mal sagt, das wäre ein rechter Meinungsmacher. Auch ich da gewesen, wenn ich das wüsste, ne? Aber ist nicht nur Wieso eher ein bisschen so. Hallo, nur mal so als Beispiel. Also waren vielleicht doch nicht alle rechten Meinungsmacher da, ne? Ja, und da wird halt aber im nächsten Absatz wird ja da draußen eine Schlussfolgerung gezogen. Wer die Namen der Gäste googelt, stellt fest, das sind Menschen, die mit ihren Artikeln und Videos eine alternative Realität schaffen, Angst und Bedrohung schüren. Die AfD schätzt das anscheinend. Also ist auch schon wieder so, okay. Anscheinend, aha, das ist ja ein Faktencheck. Aber vielleicht suchen sie deswegen noch Mitarbeiter, habe ich gesehen, dass sie noch Leute brauchen. Ja, erfundene Behauptung, postfaktische Theorien. Dafür steht Korrektiv mit seinem Namen. Ja. Das sind genau die Sachen, wo ich dachte, das macht die normale Presse doch auch genauso. Vor allem auch, ich als Korrektiv, Heini hätte da geschrieben, dass das alles nicht so professionell rüberkommt, weil das war ein Eindruck, den ich hatte, ohne das den Leuten jetzt auf die Nase binden zu wollen oder die fertig machen zu wollen. Aber ich hatte das Gefühl, dass es halt so ein bisschen so kleiner Sauhaufen, dass das nicht hinbekommt. So. Ah, Abel, wenn du das Spiel mit der vollen Buchse spielen willst, mit der Angst, dann kannst du den Leuten nicht erklären, das sind ein paar Amateurdilettanten. Dann musst du denen Angst machen. Das sind knallharte Nazis. Ja. Die sind voll, wie es geht, die sind Ultra vernetzt. Und wenn du nicht grün wählst, dann, ne? Ja, weißt du, wo die Leute dann Fragen haben zum E-Mail-Verteiler und ob das mit dem Datenschutzgesetz in Ordnung ist und ob man ein Bild auf den Blog einstellen kann und wie man Flickr-Account macht das oder nicht. So weißt du, mit viel Liebe und so, aber das kann man jedem Buch über Blogging 101, Training, Blogging, kann man nachlesen. So, ich. Ja. Aber ja, ich weiß ich. Der Feind, der darf ja nicht inkompetent sein und desto größer aufgebaut ist der Feind, desto besser ist es ja auch. Es kommt nicht drauf an, die Macht, die du hast, sondern die, die dein Gegner dich, wie er dich wahrnimmt. Also. Ja, was hier schreibt, den Bloggern wirken anwaltliche Unterstützung und möglicherweise Fördergelder. Also ich kann mich da jetzt nicht mehr dran erinnern, dass das jetzt also die haben sich darüber, die haben sich darüber beklagt, dass sie keine haben, keine anwaltliche Unterstützung und ja, und dann sagt jemand, da könnte man was machen und aus diesem könnte wird wahrscheinlich eh nichts, aber man schreibt dann hier möglicherweise Fördergelder und in Klammer, die kommen bestimmt aus Russland und vom Putin. Weißt du? Also ich rede mit Putin eigentlich ganz oft und der hat mir sowas nie gesagt. Ja. Er hat auch seine Geheimnisse. Er will nur Netflix in Russland umbenennen. Er sagte mir nur, Dennis, schnell reiben. Nein, das sagt er nicht immer, okay? Ja, da haben sie hier die Platte Shit-Geschichte, da haben wir ja auch schon drüber geredet. Das war ja, und er schreibt jetzt hier, dass es da irgendwie ein bisschen Beifall dann, verhaltenen Applaus irgendwie gab, aber dass das jetzt ja wirklich quasi auch als Kritik quasi an der ganzen Veranstaltung auch irgendwie gedacht war, so, das steht jetzt hier natürlich nicht drin, ne? Also. Das ist aber schon intellektuell richtig unredlich, weil da hatte ich noch am ehesten das Gefühl so, wo ich mir dachte, da steht jetzt ein Redner, das steht vor den freien Medien, die einen rechten Einschlag haben und dann steht es bei der AfD und jetzt sagt er, Bannon Man Bad, Breitbart Man Bad, weißt du, wo ich mir denke, ich verstehe das nicht so, in der stereotypischen Art und Weise müsste der doch Bannon absolut abfeiern, so, wo ich mir wirklich denke, so, das macht geistig keinen Sinn, so, in Sachen ideologischer Kerbe, in die man gemeinsam dann schlagen würde von der Veranstaltung. Und dass das dann hier nicht erwähnt wird, dass der Anwalt sozusagen sich über Bannon negativ auslässt und ihn explizit als Negativbeispiel aufführt, ist halt schon so viel, ja, könnte man dann schon menschlich sein und es aufzählen. Kündigt Beispiele an, in denen diese religiösen Leitmedien die Grenzen der journalistischen Ethik und des rechtlich Zulässigen überschritten hätten. Also ich meine, da ging es um abgeurteilte Sachen, ne? Um fertiges Zeug, ne? Nicht um laufende Verfahren oder hätte, könnte, sollte, sondern um Sachen, die halt gegessen sind, so, ne? Was dabei rausgekommen ist. Und das war ja viele Beispiele. Weißt du, korrektiv, postfaktische Theorien. Ja. Mein Appell an Sie, tun Sie ihnen nicht nach. Bleiben Sie sauber, seien Sie journalistische Gutmenschen. Niemand hat geklatscht. Ja, da habe ich sogar ein Video, wo ich ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass niemand geklatscht hat. So einen Verlegenheitsapplaus gab es eigentlich bei allem, was jeder gesagt hat. Also wir müssen uns auch nochmal vor Augen führen. Das ist ein Artikel von Korrektiv und die Leute von Korrektiv haben den Rest vom Jahr kaum was anderes zu tun, als von einer von diesen dämlichen Netz- und Journalismus- und Gesellschaftskonferenzen zur anderen zu wandern und da Vorträge zu halten. Und die machen jetzt hier einen riesen Fass auf, weil ihre politischen Gegner sowas ein einziges Mal veranstalten. Das kommt ja auch noch. Ich weiß nicht, ob ich schon überscrollt habe, aber auf jeden Fall schreibt er hier irgendwo, man müsste sich das mal vorstellen, dass irgendwie die SPD mit allen zusammen irgendwie so eine Party da irgendwie schmeißt. Ja. Irgendwo stand das hier drin auf jeden Fall. Ja, vorstellen kann man sich das hat die Friedrich-Ebert-Stiftung sicher noch nie getan. Ja, genau. Oder die Böll-Stiftung. Politiker oder der SPD-Fraktion zum Beispiel würden die Belegschaft der Zeit und des Spiegels zu einer Konferenz im Bundestag einladen. Sie würden sich dann so benehmen, als wären sie alte Kollegen, sich gegenseitig feiern und über Insider-Witze lachen. Ja, das wäre dann fast so, als wenn der Regierungssprecher der ehemalige irgendwann Intendant der ARD wird, wa? Fast so wäre das vielleicht irgendwie, ja. Oder der ehemalige Nachrichtensprecher, Regierungssprecher. Ja, oder eine ehemalige Journalistin vom ZDF, PR-Frau beim Familienministerium. Nee, aber sowas passiert bei den ordentlichen Parteien nicht. Das machen nur die Schmuddelkinder. Ja. Ja, vor allen Dingen alte Kollegen oder bei Republika zum Beispiel, ne? Mit dem Staatsoberhaupt und mit der Nahles und allen möglichen Leuten, die sich da die Klinke in die Hand geben, vor den Journalisten da was erzählen. In Meinungsmacht, die Einfluss der Eliten und Leitmedien sowie Alpha-Journalisten eine kritische Netzwerkanalyse. Da gibt es eine Tabelle von Journalistenbetrieben, Hintergrundkreise in Berlin zwischen 2006 und 2008. Das sind einige Kreise, die halt mit verschiedenen Parteien zusammen halt kuddelmuddeln. Da gibt es den Brückenkreis, konservative Journalisten, CDU, FDP nah, Betonköpfe, sozialpolitische Themen wie Tarifpolitik, Renten und Krankenversicherung. Dann gibt es Deutsche Presseclub, gut, knapp 250 Mitglieder, aber es gibt dann auch, was war's, gelbe Handtuch, rosa Handtuch heißt es, glaube ich. Muss mal weiter scrollen. Also da gibt's einige, wo dann auch mal ein Politiker vorbeikommt. Also Wohnzimmerkreis, 10 Journalisten, SPD nah, Triffpunkt in der Wohnung eines Journalisten. Ja, oder die ehemalige Chefin vom Dienst irgendwie von Spiegel Online, die dann in diesen sogenannten Newsroom von der SPD wechselt oder, ne? Also die Glaubwürdigkeit beider Gruppen wäre dahin, ne? Sage ich dann nur. Also, ja. Würde sich die AfD konsequent an ihre Unvereinbarkeitsklausel halten, hätte die Gästeliste eine andere sein müssen. Denn dort steht, wer einer rechtsextremen Organisation angehört, darf nicht Mitglied der Partei werden. Von Gästen und guten Freunden ist nicht die Rede. Trotzdem gab es aus den eigenen Reihen der Partei Kritik an der Konferenz. Oh. Ja, was sie jetzt hier als Aktivisten der sogenannten identitären Bewegung aufzählen, sind halt auch irgendwie zwei Leute, die ich beide nicht kannte. Also. Aber auch dieser Aufriss, die AfD lässt die Aktivisten in den Bundestag, die könnten jederzeit, wenn Besuchszeit ist, vorne an der Tür reingehen und durch den Piepser gehen und dann in den Bundestag gehen. Dafür muss man nicht irgendwie von der AfD eingeladen werden. Naja, ich glaube, angemeldet muss man da schon sein, bevor man da reingelassen wird. Aber ja. Nö. Also das letzte Mal, als ich da war, musste man sich in eine Schlange stellen. Dann ist man abgepiept worden und dann durfte man reingehen. Ja, um da irgendwo in der Kuppel rumzuwursteln, aber jetzt nicht. Ja, nein, okay. Aber die Anna war doch auch nur zu Besuch da, die Identitären. Als ich finde diesen Satz so bekloppt. Die AfD lässt die Aktivisten da rein. Wer weiß, wenn die nicht mehr da rausgehen, wenn die es anzünden. Nee, aber angemeldet muss die schon sein, also um auf das Event zu kommen. Also der Götz Kubitschek, der war ja auch da. Also den habe ich auch gesehen. Ja, stand ja auch drin. Aber auf jeden Fall, ja, das ist ja auch halt eben diese Einschätzung, dass das jetzt Rechtsextreme sind, ja, also da kann man sich auch drüber streiten, auf jeden Fall. Also eine Tatsache ist es auf jeden Fall nicht. Ja, der Imad Karin, also der. Ja, hier reden sie ja jetzt von den Identitären und das ist irgendwie dieses eine Mädchen, was irgendwie zwei YouTube-Videos hat und aber irgendwie 10.000 Abos oder so, was mich auch sehr stutzig macht, aber gut. Ja, und noch irgendwer, also die kannte ich beide nicht, habe ich erst ergoogelt irgendwie, als ich das gelesen hatte, aber ja. Und dann natürlich mit Milo und irgendwie so. Und da sagt man natürlich auch nichts irgendwie dazu. Nur noch so ein bisschen hier Verknüpfung da, Verknüpfung dort. Ja, mit Milo ist ja jetzt, glaube ich, auch durch. Also der Name ist ja kaputt gemacht. Also daran arbeiten die sich nicht mehr kaputt. Mal kurz vielleicht ein Rückblick auf aktuelle Ereignisse. Die Hochrechnungen bleiben konstant. Was vielleicht hier einen von uns ein bisschen traurig stimmen wird, ist, dass in Stuttgart mit die Grünen zum ersten Mal mit 29,5% stärkste Kraft wurden. Oh mein Gott. Bei den Kommunalwahlen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte nicht. Ja, Ewe, musst du bald ins Exil, dann biete ich dir Niedersachsen an. Nee, da, wenn ich ins Exil gehe, dann nach Polen. Also nach Polen. Also, was? Keine Ahnung, nein. Ich ja, oh Gott. Grüne Stärkste. Alter. Hey, Abel, das ist nicht die höchste Zahl, die Grüne erreicht haben, okay? Landeshauptstadt Kiel. Grüne, 36,7%. Ach du Kacke. In Kiel haben die 36,7%. Wir müssen hier weg. Weißt du, Weltraumaffenbauernhof in Schlesien. Da heißt Rechtsruck und die Rechten und im YouTube und überall wird zensiert und dann hast du solche Wahlergebnisse. Ich nehme mir, ja, Alter, läuft. In Frankreich allerdings hat die Nationale Sammlungsbewegung, das scheint so ein Zusammenschluss von den Rechtsparteien zu sein, mehr Stimmen geholt als die Regierungspartei von Macron. So wie es aussieht, nach Schätzung. In Griechenland hat die Syriza zum ersten Mal seit Jahren nicht die meisten Stimmen bekommen, sondern die Nea Dimokratia. Das ist eine konservative Oppositionspartei, so ungefähr mit der CDU vergleichbar, wenn man dann einen Vergleich mit Deutschland ziehen will. Und es sieht wohl so aus, als wären das die krassesten Verluste, die die CDU, CSU in der Wahl in Deutschland je gehabt hat. Ja, der Oettinger hat schon gesagt, sie haben wohl auf die Internetsache irgendwie falsch reagiert oder so. Der Oettinger hat auch schon gesagt, er sieht jetzt schwarz für Deutschlands Einfluss in der EU. Dabei weiß der Oettinger nicht, dass Nationalstaaten Gift sind. Ja. Also. Nee, ich glaube, der weiß das nicht. Ja, das war so mal der Newsflash. Und ja gut, man könnte noch sagen, dass in Brandenburg die AfD stärkste Partei geworden ist bei der Europawahl. 21,2% vor der CDU mit 18% und SPD mit 17%. Ist auch lustig, dass hier AfD und SPD ein hohes Ergebnis erreicht haben. Ja, SPD hat minus 11,8. Ja. Ja, der Danisch hat was ausgegraben, beziehungsweise ist ihm das so begegnet, mitten in der Nacht wohl. Wenn du runterscrollst, ist ja ein Video drin. Von der Civis Medienveranstaltung, Medienpreisveranstaltung. Das ist auch ganz kurz, cool, das kann man sich sicher mal eben angucken. Und da sollte man einen Rassisten dann sehen. Das ist aber ein Archive. Ich glaube, das ist hier das Graue, das Video. So, ja. Oh. Weiß nicht, Chris, bist du da? Chris, vielleicht ganz kurz auch weg. Ja, Fakt ist, dass da Tariq Tesfu einen Spruch ablässt. Wie sehr sich das jetzt alles verändern müsste in der Welt und überhaupt mehr so Richtung LSBTT und so weiter sich verändern müsste, die Gesellschaft und so. Ganz komische Sprüche und eben, wie der Danisch meint, auch ja eben ja rücksichtslos und bar jedes Gespürs davon, was Rassismus sein könnte, in Wirklichkeit so ungefähr. Also eigentlich eine schöne Szene, wie das schon leider kann man es jetzt nicht sehen, vielleicht dann direkt die nächste Nachricht. Wenn man es nicht sehen kann, dann bringt es so wenig darüber zu reden. So. Ne? Ich meine, wir kennen ja alle den guten Tariq. Tariq, der Nazi. No. Chris? Ja, was? Ja, sonst schau. Oh. Was meint ihr? Ich war gerade nicht da. Ja, du müsstest entweder hier dieses Ding dearchiven und uns das Video zeigen, das hier eigentlich kommt. Aber steht da nicht schon alles drin? Ja, erst sagt er. Nee, bitte. Erst sagt er, Deutschland hätte ein Rassismusproblem. Dann gurkt er weiter. Weiße Männer wären privilegiert und hätten das Sagen. Mitunter, wir müssten da weg. Jetzt müssten die People of Color mal ran. Und der nennt andere Rassisten, ja, so wie ich es ja auch beschrieben habe im Prinzip. Ne? Ich habe gerade sehr zufällig einen lustigen Tweet von Sassan Schäbli gefunden. Da hat da ein Nutzer so Prognose gepostet und dann geschrieben, das ist übrigens das schlechteste Ergebnis der SPD seit dem Kaiserreich, nur mal so von wegen historisch und so. SPD mit 15,5 so auf 11,8 Punkte gefallen, also 11,8 Punkte halt niedriger. Und Sassan Schäbli darauf antwortet, wir brauchen das nicht, um zu kapieren, wie fertig wir haben. So. Oh je. Ja, ich finde vor allem den Bezug hier vom Danisch zu vor 85 Jahren gar nicht schlecht. Damals ging es auch über die Medien. Eigentlich haben die damals sogar genau dafür das öffentlich-rechtliche Fernsehen erfunden. Die halt auch so sehen. Eben einfach für Gender, ne? Und für den Rassismus. Ätzend. Ja, das, schön, das hier ist ein ziemlich irre Meldung. Update: Antirassismus-Workshop im Erzgebirge geht schief. Ja, und was sie hier irgendwie hatten, so eine Dame macht so einen Workshop, wo irgendwie die Leute, jetzt sieht man die Bilder nicht, in dem ich ein Archiv, aber auf jeden Fall, die sollten halt irgendwelche Graffitis übermalen, also Bilder von irgendwelchen Graffitis, und die haben das dann irgendwie, erstmal haben sie sich kaputt gelacht über den Begriff Behinderte, Und dann lasst Menschen verrecken, irgendwie Menschen durchgestrichen und Antifas hingeschrieben und so. Und beim Feedback irgendwie hier, ich habe einfach eine Idee für Sie, gehen Sie ins KZ und machen Sie die Gaskammer an, haben sie irgendwie geschrieben. Und ja, ich mag da fast gar nicht drüber lachen, aber es ist auf jeden Fall alles ziemlich grotesk, aber was mir vor allen Dingen durch den Kopf geht bei dieser Sache ist, für wen soll dieser Antirassismus-Workshop eigentlich sein? Also, ja, was soll das denn auch bringen, irgendwelche Sachen zu übermalen mit anderen Sachen? Ey, ja, das ist was für Zweijährige, für also, zweite Klasse vielleicht oder so, aber doch nicht für 16, 18-Jährige. Es zeigt sich da auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, dass, also wenn die Idee dahinter ist, dass die Leute irgendwie ihre Einstellung ändern oder so, dann ist es auf jeden Fall eine falsche Idee, weil es funktioniert ja scheinbar nicht. So auf Leute zuzugehen, finde ich. Also, wie man jetzt hier mal gemerkt hat, ne? Und also das scheint mir wirklich halt eine Sache fürs eigene Ego irgendwie zu sein. Dass man da irgendwie sich sagen kann, irgendwie, was man für ein guter Mensch ist, dass man den bösen Kram irgendwie übermalt und sich dann denkt, jo, ich bin ganz prima. Und die Schüler, die das dann auch so sehen, dann quasi auch irgendwie so ein gutes Gefühl dann haben, so nach dem Motto, ja, ich hab was getan irgendwie gegen das Schlechte in der Welt. Ich habe hier irgendwie auf meinen Zettel geschrieben, pfui pfui oder weiß ich nicht. Und also... Ja, auf jeden Fall haben sie sich gut auflaufen lassen und zwar so, dass sie das ordentlich gemerkt hatten. Ne? Das fand ich schon nicht schlecht von den Schülern, weil es ist ein Niveau, das einfach irgendwie nicht geht, finde ich so. Ne? Ja, ich glaube aber, die Sache wird noch ein Nachspiel haben. Also hier steht halt drin, dass, also sie sagen hier nicht, an welcher Schule das gewesen ist, aber ich denke mal schon, dass sie die Leute da nicht mit durchkommen lassen werden, die Schüler, die uns da betroffen haben. Sind Schüler dabei, die sich beschweren, dass das irgendwie so gesehen wird. Und ja, ich hatte da auch irgendwie noch, fand das auch irgendwie. Okay, das Projekt heißt Hass vernichten. Das Vernichten ist aber ein ziemlich emotional aufgeladenes Ding, oder? Meinst so, du? Ich mein, so wie die Vernichtung der CDU, ja. Ja, und da waren auf jeden Fall auch Leute dabei, die sowas geschrieben haben wie hier, ich wohne in Schwaben und da würde sowas bestimmt nicht passieren. Das ist der Unterschied zwischen Schwaben und Sachsen oder so. Ich denke, ey, du redest hier doch angeblich gegen Rassismus. Merk's doch mal. Unfassbar wirklich solche Leute. Aber da hat sich einiges geoutet und eigentlich irgendwie der MDR aber sieht da auch nicht gut aus. Wenn die Kommentare da durchguckt, da heißt es dann irgendwie, das wäre alles nur für die gute Sache so ungefähr vom MDR. Und das ist ja auch in völliger Ignoranz, wie albern das im Prinzip war, auf die Jugendlichen so zuzugehen. Also ich sag mal auch mal, das ist ja initiiert worden von der Lehrerin. Und die Lehrerin, die beschwert sich jetzt im Prinzip genauso darüber. Ja, wenn das, das habe ich aber ehrlich gesagt so nicht verstanden. Unseren Lehrern, das ist so ignorant. Nee, Moment. Also das habe ich jetzt aber gar nicht verstanden, dass es von der Lehrerin initialisiert wurde, weil die Dame da, die richtet sich eigentlich noch drüber auf, dass die Lehrerin irgendwie ihr nur gesagt hat, ja, machen Sie mal weiter im Text oder so. Das war also kein regulärer Unterricht, sie mussten die extra ranholen. Okay, kann sein, dass das nicht von der Lehrerin war. Aber ich meine, die Lehrerin hätte auch irgendwie gesagt, dass das jetzt nicht irgendwie ihr Ding war oder sowas. Nicht mehr genau. Whatever. Ja, also auf jeden Fall schräg. Also eine der schrägsten Meldungen, die ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Aber das sollte den Leuten echt mal ein bisschen zu denken geben. Also es wird denen ja, zu denken geben. Nicht. Das ist ja das Doofe, sie, ne? Ja, dass sie natürlich ihren Kram da wahrscheinlich noch mehr intensivieren müssen, wie das bei so Dogmatikern halt immer ist. Ne? Die denken oder noch ein bisschen halt, einfacher machen, damit es dann auch wirklich jeder versteht. Ja, keine Ahnung. Wenn es kompliziert oder so in ihren Augen. Okay, ich habe mal nach der Frau Irmela Mensa-Schramm gesucht, Projekt Hass vernichten. Da gibt es eine Seite, die heißt hassvernichten.de. Das ist so eine 90er-Jahre-Seite, wo man halt einfach dann sieht, okay, so was, worum geht's da? Da gibt es dann so 7 Kapitel, ne? Und Workshops mit Jugendlichen, okay? So, gerne unterbreite ich Ihnen das Angebot für Schulen oder andere Interessierte, mit Jugendlichen verschiedener Altersgruppen Workshops durchzuführen. Zum Angebot gehören Schülerprojekte mit bunten Farben gegen braune Parolen, das ist so der Name, so sowie Führungen und Beseitigungsaktionen. Die Workshops können stundenweise oder ganztags mit folgenden Inhalten angelegt sein. Erstens, kreatives Verwandeln der Hassbotschaften mit Farben oder Stiften auf Vorlagen. Kopien mit Hassabbildungen. Zweitens, gemeinsame Rundgänge zur Spurensuche. Drittens, Aktionen vor Ort, wobei die Hassschmierereien beseitigt werden. Viertens, Suche nach Möglichkeiten, zum Beispiel Polizei oder Ordnungsamt einzubeziehen. Fünftens, Reaktionen bei Konfrontationen. So, bei Interesse fragen Sie einfach nach. Das ist ja so ein bisschen ein Gag. Sie ist ja auch selber aktiv in dem, in der Art, dass sie eben irgendwo, wo sie es immer sieht, Hassbotschaften dann ändert. Also sie macht dann eben aus Hass Liebe oder so. Genau, ja, ja. Am 10.11.1995 eröffnete ich meine erste Ausstellung. So, also das ist schon jemand, der das lange macht. So. Ja, dann diskreditiert das natürlich auch ihre Kunst. Das ist natürlich schwierig, ne? Da ist dann schnell das Ego angekratzt, ne? Ja, auf jeden Fall, was lernen wir daraus? Es gibt keinen Antirassismus-Workshop. Man kann es den Leuten nicht aberziehen. Also jedenfalls nicht mit dieser Methodik. Ja. Ich bin mir bewusst, dass ich bei meinen Aktionen Sachbeschädigung begehe und etwaige rechtliche Folgen zu erwarten habe. Dies hält mich aber nicht davon ab. Hashtag Fridays for Future. Hier müsstest du bitte leider Bento einen Klick geben, damit wir das Video sehen können, Chris. Aber echt, man muss das Video sehen, kannst du es nicht nur beschreiben? Bitte, Chris. Ich muss es auch beschreiben. Ich find's unsagbar cringig und sehr lustig. Und wir haben schon die ganze Zeit diesen Wahlfrust. Und irgendwann müssen wir auch mal lachen. Christliche Feiertage sollten ausgetauscht werden? Ja, ist auch was für dich, Chris. Da ist sogar dein Name drin. Im Titel. Christlich. Alter, die nehmen uns auseinander. Oh, verfickt nochmal. Das kann ja wohl nicht sein, oder? Eieiei. 23 Sekunden Werbung, ja. Ja, scheiß. Europa, geht wählen. Also hey, ganz ist wichtig ist. Werbung? Ich glaube, es ist VW-Werbung. Am 26.05. ist Europawahl. Geht da unbedingt hin und wählt nicht die Parteien da, die violetten Haare. Die Violetten. Weg mit den christlichen Feiertagen. Aber mal Anfang Juni ist endlich Pfingsten. Seid ihr auch schon so aufgeregt wie ich? Deutschland ist ja christliches Abendland und so. Deswegen feiern wir Weihnachten, dass Jesus geboren wurde. Ostern ist er auferstanden, Himmelfahrt in den Himmel gefahren und Pfingsten. Was war nochmal gleich Pfingsten? Ich weiß es nicht. Pfingsten. Und das liegt nicht nur daran, dass ich keine Christin bin. Moment mal. Bist du minder gebildet oder was? Pfingsten ist feiern wir den Tag, an dem der Heilige Geist den Jüngern erschienen ist. Ja, man kann auch mal googeln, bevor man ein Video macht, ne? Nee, das weiß ja sogar ich noch aus meiner, einfach daraus, dass ich mal Christ war. Außer dem Papst weiß das kein Mensch. Guck mal, du kannst nicht einen Feiertag abschaffen, der kulturell relevant ist, ohne den zu trivialisieren. Kann man abschaffen. Klar, dass sowas kommt. Ich finde, Feiertage abschaffen ist total arbeitnehmerfeindlich. Also, ich bin dafür, dass wir Samstagsarbeit wieder einführen. Nee, also gibt es ja sowieso bei genügend Leuten. Aber ja, also ich bin auch der Meinung, dass man die christlichen Feiertage eigentlich nicht mehr braucht. Das ist nur so ein Ding, wo man dann den Leuten wieder sagen kann: so, ja, da können wir auch arbeiten gehen, wenn ihr an unsere Scheiße nicht glaubt. Und deswegen bin ich da voll dafür. Ja, warte mal ab, wie lange du die Meinung der Dame teilst. Weiß das kein Mensch. Schweden hat deshalb Pfingsten 2005 einfach mal abgeschafft. Stattdessen feiert man dort jetzt den Nationalfeiertag am 6. Juni. Ich finde das richtig. Ja, ist ja auch eine gute Idee. Nationalfeiertag. Nationalfeiertag ist auf jeden Fall ein Zukunftsding. Also, statt Pfingsten sind. Ich hätte gern den Tag der Diversität. Ja. Aber das wundert mich echt, dass sie in Schweden einen Nationalfeiertag haben. Also. Das sind Nazi-Methoden. Ja, vielleicht können die differenzieren zwischen Sachen, ich weiß nicht. Diese schlimmen Nationalisten auf jeden Fall. Aber gut, ich meine, die haben ja auch noch Könige und so. Und die sind bestimmt da auch Oberhaupt der Kirche, von daher. Ja, das interessiert mich jetzt. Mit Feiertagen bestimmt eine Gesellschaft, Nebensatz. Bestimmt eine Gesellschaft, wer sie sein will. Uralte christliche Feste sind deshalb unzeitgemäß und archaisch. Ein Beispiel, Fronleichnam. Da ist in 6 Bundesländern Feiertag. Das Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi, mit dem die Gegenwart Jesu im Sakrament der Eucharistie. Das ist wichtig. Deutschland hat 19 gesetzliche Feiertage. Ja, wann kommt das jetzt, wo ich mit der Dame nicht mehr übereinstimme? Aber wir hatten noch den 30-jährigen Krieg. Also, das hat uns schon auch geprägt. Also, Mann, ey, das klingt halt wirklich so, als würde man da hingehen und sagen, so, okay, in einem säkularisierten Land, ja, gibt es immer noch Feiertage, die religiös sind. Ja, aber geh doch mal in ein Land, wo es halt religiös ist, so komplett. So, schau mal an, wie viele Feiertage die da haben, die halt religiös sind. 12. Okay, ja, in allen anderen, ja. Nur Deutschland hat 19. Alter, besser religiöse Feiertage als religiöse Gesetze. Alter. 15 davon sind christlich. Muss das sein? Maria Himmelfahrt, Allerheiligen, Buß- und Bettag. Niemand weiß mehr, was wir da genau feiern. Weg damit. Ja, nur stattdessen weil sollten du nicht weiß. Echt, niemand weiß mehr, nur der Papst weiß. Keiner kann damit was anfangen. Du bist nicht das Zentrum des Universums, Mensch. Also ich habe halt bei mir in der Uni so Einführungen in interkulturelle Kommunikation so und da wird mir auch erzählt, okay, weißt du was, eine Kultur ist erstmal eigentlich recht willkürlich aufgebaut. Leute haben halt Standardisierungsprozesse, die halt ihr Handeln irgendwann mal standardisieren, so, weißt du? So, dann weiß auch keiner genau, warum man sich so verhält, wie man sich verhält. Das hat nicht nur mit Feiertagen zu tun. So, warum, ja, essen wir mit Gabeln und nicht mit Stäbchen? Das ist auch willkürlich. Das ist auch einfach nur so ein Ding, was wir so machen. So, okay, ja, halt so, ne? Ja, das ist so total dämlich, weißt du, eine Kultur zu verstehen bedeutet, die Zeichen, die Kultur präsentiert, weißt du, den Text, den sie liefert, ja, zu nehmen, den zu betrachten, zu analysieren und darauf zu schließen, welche Werte und Konstrukte eine Kultur halt mit sich führt. Ja gut, und das wäre jetzt ein super Argument, OPEX, um die Feiertage abzuschaffen, weil wie die Dame schon meint. Es ist ja so, dass viele Leute halt das gar nicht wissen, was dahinter steht. Und von daher kann das ja so wichtig nicht sein. Nur wenn die Leute es nicht wissen, heißt es nicht, dass es nicht für irgendetwas steht, weißt du? Ja, so, aber das heißt ja schon, dass es nicht wichtig ist dann. Ja, dass man das damit nicht argumentieren kann, dass das jetzt so viel aussagt, wenn es sowieso keiner weiß, welche Aussage dahinter steht oder nicht. Keiner, aber viele Leute halt nicht. Ja. Finden, die uns wirklich etwas bedeuten. Historischer Fakt ist, viele christliche Feiertage gibt es schon länger als Jesus. Weihnachten zum Beispiel geht auf die Wintersonnenwende zurück und Fronleichnam fiel zufällig auf das jüdische Fest Shavuot. Feiertage gehen also mit der Zeit und es ist Zeit für ein paar neue. Aber die Mehrheit der Deutschen sind nun mal Christen. Das ist ein sehr gutes Argument, bis man sich diese Grafik anschaut. Die Entwicklung der katholischen Kirchenmitglieder, die sinken nämlich, und der ADAC-Mitglieder, die steigen. Nach der Prognose feiern wir 2022 Gott. Autonachten, Frohen Totalschaden und BMW Himmelfahrt. Wenn wir also überhaupt religiöse Feiertage behalten, dann sollten wir ein paar davon austauschen. Hier leben etwa 4,5 Millionen Muslime. Zum Zuckerfest am Ende. Ja, ja, genau. Das ist auf jeden Fall sehr gut, ja. Wie wär's mit atheistischen Feiertagen? Wie wär's ja. mit atheistischen Feiertagen? Tag des toten Gottes. Ich will die denken an Friedrich Nietzsche. Die Saturnalien und die Bacchanalien zurückhaben. Ja, hier, Tag der Revolution einfach. Ich will Christopher Hitchens Geburtstag will ich feiern. Und Christopher Hitchens Street Day. Wobei so ein Feiertag für Newton schon was Cooles wäre. Ja, stimmt. Ja. Newton kannst du deinen Glauben in Sir Isaac Newton kannst du dann testen, indem du da, weißt du, so dich vom Hochhaus stürzt. So. Das ist aber nicht eine iranische Frage. That escalated quickly. Ende des Ramadans sind die Klassenzimmer sowieso schon leer. Warum sind die sind sowieso schon leer. Wir scheißen nämlich auf eure Werte und eure Regeln. Sollten wir das nicht mitfeiern? Allen freigeben? Ja, was mir übrigens aufgefallen ist, ist Friday for Future ist eigentlich auch total muslimfeindlich. Das habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Allahu Überleg mal. Die wollen da einfach ihren Aktivismus für die bessere Welt machen und das an dem Tag, wo die Muslime da gar nicht mitmachen können. Also, das ist total gemein. Oh wow, toll. So Feiertage wie Kinderbrauttag. Was brauen die Kinder da? Sei still, okay? Und zum Essen einladen lassen. Und ganz abgesehen von Mehrheiten und Minderheiten, kann ein Land wie Deutschland es sich eigentlich leisten, nicht einen einzigen jüdischen Feiertag zu haben? Ja, und apropos eben. Bing. Ach komm, Alter, wenn du YouTube fragst, dann geh doch in ein Land, in dem es die schon gibt. Das ist ja nicht so, dass es kein Land gibt, das diese Feiertage aus anderen Kulturen und Religionen nicht feiert, weißt du? So, ich verstehe ja schon das Argument so, okay, ja, religiöse Feiertage sind so mehr, aber dann ersetzt du religiöse Feiertage aus Christentum mit religiösen Feiertagen aus dem Islam und sitzt dann so grinsend davor. Ja, und sagst auch noch, du müsstest einen jüdischen Feiertag haben aus historischer Verantwortung. Ja, es tut mir leid, das ist ein Feiertag, an dem wir sozusagen unsere historische, das ist so eine komische Vermengung, das will niemand haben. Niemand. Ja, dass Religionsfreiheit einfach nur ein Gefühlsduselei-Ding ist, was wir einfach ins Gesetz geschrieben haben, so. Und nichts davon, egal welche Religion du angehörst, ist irgendwie wissenschaftlich nachweislich belegt, ja. So, und dann macht die einfach kurz davor so einen Rechtsturn, so einen Linksturn, aber halt weicht aus und meint so, ja, Ramadan, Alter, komm, mach Ramadan, komm, bitte, mach Christentum weg. Das ist im Endeffekt das, worum es hier dann geht. Das ist so das, was übrig bleibt. Historische Verantwortung. Wo ist eigentlich der 8. Mai hin? Ja. Der Tag, an dem die Wehrmacht bedingungslos kapitulierte. Noch ein Problem? Wo ist denn in Syrien, Libanon und Ägypten der Sechstagekrieg-Tag? Der Tag, an dem die arabischen Armeen kapitulierten. Wo ist der denn? Guckt euch das an, wo Chris gerade pausiert hat, okay? Noch ein Problem. Wir feiern viel zu viele Männer. Ja, Weihnachtsmann, Jesus, Osterhasenmann. Jesusmann, ja. Jesusmann, Osterhasenmann, ja. Alles Männer. Und Leichnam. Leichnam. Du hast eine patriarchale Religion mit Beispielen von Feiertagen aus einer anderen patriarchalen Religion. Noch ein Problem. Wir feiern viel zu viele Männer. Viel zu viele Männer. Christliche Feiertage gehen naturgemäß auf. Noch jetzt St. Greta. Also, vor allen Dingen Mädchen, da musst du aber katholisch werden. Da hast du noch 100.000 komische Frauenheilige, die du da reinpfeifen kannst. Männer zurück. Okay, bis auf Fronleichnam. Das hat die Nonne Juliana von Lüttich erfunden. Sie hatte eine Vision, in der... Ja, ist doch großartig. Und das willst du jetzt wegmachen, oder was? Der Mond an einer Stelle verdunkelt war. Jesus hat ihr dann erklärt, dass der Mond das Kirchenjahr bedeutet und die dunkle Stelle das Fehlen eben dieses Feiertags Fronleichnam. Props an Juliana, das war ein ziemlich feministischer Move. Und oh mein Gott. Ja, ziemlich feministisch, genau. Das war ein ziemlich feministischer Move, genau. Ich hab mir den Mond angeguckt und da hat mir eine Stimme gesagt, da fehlt aber was. Das war ein ziemlich feministischer Move. So einfach zeitreisemäßig kommt jetzt diese eine historische Figur jetzt ins Bild, so von wegen, was ist das für eine Ketzerei, Alter, was los hier, Alter, christliches Abendland, was Ramadan, geh weg damit. Das 1209, Zeit, weiter für Ausgleich zu sorgen. 1209, ja, es ist 1209, hat die dann gesagt. Den Frauentag zum Feiertag zu machen wie Berlin ist ein guter Anfang. Ja, wie Berlin und Nordkorea ist ein guter Anfang. Ich finde, wir könnten auch den 19. Januar feiern, den Tag des Frauenwahlrechts. Ja, genau. Heil Vagina. Wir könnten alles feiern. Wir könnten einmal im Monat feiern, weil Frauen ja einmal im Monat und... Ich verstehe das nicht, okay? Die hat doch die Möglichkeit, sich prinzipiell gegen etwas zu stellen. Sie fängt an, prinzipiell Beispiele zu suchen. Okay, ja, christliche Feiertage, religiöse Feiertage generell, würde man dann schließen, sind irgendwie nicht gut begründet und irgendwie was soll's, ne? Oder wir feiern zu viele Männer, dann geht's denen prinzipiell um Sexismus, weißt du, dass wir halt zu viele Männer feiern. Aber dann ist die Antwort, nicht zu sagen, lass mal irgendwie das feiern, was auf derselben irgendwie religiösen oder Sexismusachse halt irgendwie das andere ist, sondern komplett davon wegzugehen, wäre die Antwort. Aber indem sie das nicht macht, ist es halt so, okay, ja, ihre Alternative ist halt, ja, Heroin ist schlimmer als Rauchen, also rauchen wir jetzt doch einfach mal besser. Das ist doch besser, oder? Ist doch besser als Heroin. Komm, Alter, rauch doch mit mir. Warum willst du nicht... Hilft gegen Husten. Frauenwahlrecht, Alter. Statt Blumen bekommen Frauen in Deutschland dann jedes Jahr ein neues Recht. Das auf Abtreibung wäre zum Beispiel ein guter Anfang. Und wie wäre... Jedes Jahr ein neues Recht. Jedes Jahr ein neues Recht für die Gleichberechtigung. Ne? Wenn du jetzt die rechte Sau wärst und es dir anguckst, deine Feiertage abschaffen und mehr Abtreibung. Halleluja. Also, weil dann wirklich, wenn jetzt die rechte Sau wäre, dann schon irgendwie verfolgt vorkommen. Also, ich... Keine Ahnung, Alter. Meine Güte. Das ist schon echt hart. Also ich kann mir nur vorstellen, dass das jetzt witzig gemeint sein soll, weil jedes Jahr, aber ich fürchte es nicht, also jedes Jahr ein neues Recht und dann aber von Gleichberechtigung reden, ja. Guck mal, christliche Feiertage sollten ausgetauscht werden, weißt du? So Austausch, ne? Der große Austausch von Bevölkerung, von Tradition, von Kultur, ne? So, ist alles eine Verschwörungstheorie. Aber hier, dieses Video, wo sie ganz klar gegen ja, das. Es gibt 100 Sachen. Meinetwegen können sie gerne ein Super Bowl Sunday oder irgendwie das Ende von der Bundesliga-Saison mit einem Feiertag begehen, wäre mir lieber als ich finde Tag, also das muss ich ihr lassen, ein Nietzsche-Tag wäre schon geil, Tag des Totengottes. Das hätte ja. Schon. Das wäre schon cool. Bachanalien. Weißt du, und jetzt stell dich vor, okay, wir machen jetzt so das, was sie da vorschlägt, ne? So, dann kommen irgendwann später aus der Minderheit dann wieder Christen und Männer daher und dann was? Wird sie dann dastehen und sagen, ja, wisst ihr was, ja, jetzt sind Männer in der Unterzahl, jetzt müssen wir denen die Feiertage geben. So, nee, wird sie nicht machen. Und das ist das Sexistische dran. So. Das ist so dämlich, Mann. Was ist mit einem Elterntag? Oder einem Tag der älteren Menschen? Oder dem Christopher Street Day? Oder einem Tag der Menschenrechte? Oder Vatertag? Ist auch oder, ein christlicher Feiertag im Moment. Schnitten werden Tag. Oder Tag des Gastarbeiters. Und warum nicht auch den Europäischen Gedenktag für die Opfer des Terrorismus? Und vielleicht noch was Aktuelles. Am 20. September ist Kindertag. Das ist dieses Jahr ein Freitag. Wäre doch ein guter Tag für eine Klimagroßdemo. Oder eben ein Tag, an dem sich die Kinder davon ausruhen können, die Welt zu retten. Es gäbe so viele gute Gründe zum Feiern. Stattdessen ist bald Pfingsten. Aber egal, vielleicht ist ja schönes Wetter und man kann zum See fahren. Ohne zu wissen, warum. Für Feedback schreibt mir an War ja gedoxt oder was? Schreibt der Dame bitte nicht. Lass die Dame in Ruhe. Ich finde es toll, dass der Playbutton so strategisch auf ihrem Mund platziert ist. So. Aber hat sich doch gelohnt. Ja, schon ein bisschen. Ja. Es wurde ein Video gesperrt auf YouTube, was über Herr Bruder und Abdessamat handelt. Und da war Verhandlung, aber ich bin nicht mehr dazu gekommen, mich komplett einzulesen. Weil ja, es ging doch um diese gemeinsame Erklärung von damals irgendwie. Die wurde ja gesperrt wegen Hassrede angeblich. Und da ist jetzt irgendwie Verhandlung gewesen, ja. Und der Herr Steinhöfe hat übrigens angekündigt in einem Facebook-Video, was ich die Woche gesehen habe, dass sich da wohl auch jetzt mit Korrektiv, wo wir ja vorhin schon drüber geredet hatte, irgendwie was tun soll, dass es da irgendwie darum geht, dass die quasi gegen Wettbewerbsrecht verstoßen, wenn sie jetzt einem Medium irgendwas, was jetzt quasi Wettbewerb betreibt, also halt mit den, was sie publizieren, auch Geld verdienen wollen, wenn da irgendwie drunter geschrieben wird, so, das ist Pfui-Pfui oder so, dann ist das ja ein Wettbewerbsnachteil. Also das ist ja quasi so, wie wenn ich jetzt irgendwie sage, da in der Fleischerei gibt es Gammelfleisch oder so, ohne dass ich das vernünftig belegen kann. Und das wird dann wohl darauf hinauslaufen, dass sowas wie Korrektivkrempel bei Facebook dann nicht mehr geben kann. Weil, ne, also es halt dann wettbewerbsrechtlich nicht möglich ist. Es sei denn, dass Facebook da Bock drauf hat, diesen ganzen Kram dann jedes Mal immer wieder vor Gericht auszubreiten, da, ob das jetzt gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt war, dass da irgendwas von Korrektiv darunter steht oder so. In Hamburg haben die Grünen mit 30% die stärkste die meisten Stimmen auf sich vereint bei der Europawahl, mit 10% Abstand vor der SPD. Hui. Ja, und es gibt jetzt einen neuen Mediendienst, der angeblich Warnschilder versehen will. Wenn das einer alleine macht, ist das natürlich ein bisschen wenig, aber sie haben schon geschrieben, dass sie hier den News Guard, die ursprünglich irgendwie eine Non-Profit-Organisation war, sich auch an große Internetfirmen gewendet hat, Google tralala, um mit denen zusammenzuarbeiten und deren Daten dann eben zu haben und beziehungsweise mit denen, deren Daten zu arbeiten. Und auch jetzt geschrieben in dem Artikel, dass sie von dieser Non-Profit-Geschichte auf eine Profitgeschichte gegangen sind, weil sie gemerkt haben, es lohnt sich möglicherweise, ihre Dienste so anzubieten. Also nehmen wir dann den nächsten neuen Aufpasser, der ja auch noch irgendwo seine grünen, roten oder gelben Aufkleber drauf pappt, irgendwie auf eure Webseiten. Jedenfalls, wenn die dann von außen möglicherweise so beurteilt werden. Selbst wenn man das auf der eigenen Seite nicht übernimmt. Ne? Ja, ich denke, dass der Steinhöbel der ganzen Nummer dann vielleicht auch schon zuvorkommen wird. Ja, hoffentlich. Kann ich auch nur hoffen. Aber die haben jetzt angeblich ihren Dienst aufgenommen. Ein Medienobservatorium finde ich auch. Selten so einen dummen Begriff gehört. Mehr als lesen kann ja niemand, ne? Hier handelt es sich um einen Herrn, der uns mitteilt, dass es jetzt einen Buchshop gibt, unz.com, der all die Bücher aufnimmt, die von Amazon nicht mehr geführt werden. Und die Inhalte der Bücher, ja, sowas wie Culture of Critique von Kevin MacDonald, das ist zu erwarten, was da angezeigt wird, aber es gibt jetzt auf jeden Fall einen Buchshop, wo halt ja, die zensierten Bücher halt dann rauskommen. Also. Ja. Und als erstes steht da gleich schon mal ein Buch von der Nation of Islam Research Group. Okay. Ah, da muss ich kurz meine Notizen aufmachen. Facebook wird besser in Sachen automatisiert Sachen löschen. Und zwar, oh, wo ist es denn jetzt? Die hatten, was war es? 65%. In 6 of the policy areas, nee, warte. Okay, ich will nicht. In 6 of the policy areas we included this report, we proactively detected over 95% of the content we took action on before needing someone to report it for hate speech. We now detect 65% of the content we remove, up from 24% just over a year ago, when we first shared our efforts. In this first quarter of 2019, we took down 4 million hate speech posts, and we continue to invest in technology to expand our abilities to detect this content across different languages and Regions. Ja, die also automatisch wird mehr gelöscht von Facebook. Also ja, das war es auch schon. Also ich bin da mittlerweile sehr resigniert. Also die Tech-Giganten, die sind eher auf einer Spielseite und man ist eher noch Spielball. Also ja, und hier geht es darum, dass die Bundestagsfraktion Gelder etwas zweckentfremdet haben. Und zwar alle Fraktionen, die 2013 im Bundestag vertreten waren, haben öffentliche Mittel für PR-Zwecke missbraucht. Besonders die FDP kommt in einem nun veröffentlichten Bericht des Bundesrechnungshofs schlecht weg. Ähnlich sieht das Ergebnis nach der Prüfung der Maßnahmen der Grünen-Fraktion aus. In einzelnen Fällen seien Mittel zweckentfremdet worden, schreibt der Bundesgerichtshof. Die SPD habe sich in mehreren Fällen schuldig gemacht. Zudem habe die SPD-Fraktion Fehler bei der Deklarierung der eigenen Ausgaben in ihrer Jahresrechnung gemacht. Nicht alle Ausgaben im Zusammenhang mit Öffentlichkeitsarbeit seien als solche ausgeführt worden. Die Union habe 2013 in einzelnen Fällen öffentliche Mittel zweck- und damit rechtswidrig eingesetzt. Auch hier geht es um unzulässige Parteiwerbung. Auch die Fraktion Linke vernichtete offenbar Unterlagen, die teilweise nicht ordnungsgemäße Vorgänge dokumentiert haben könnten. Dafür sieht der Bundesrechnungshof Anhaltspunkte. Zudem sei herausgekommen, dass die Linke in mehreren Fällen öffentliche Mittel für Parteiaufgaben eingesetzt hat. So bezuschusste sie Wahlkampfmaßnahmen ihrer Direktkandidaten. Ja, da habt ihr es. Gelder zweckentfremdet. Wie der UN-Migrationspakt wirklich ausgehandelt worden ist. Wie es bei so komplexen internationalen Verhandlungen üblich ist, gibt es immer Gespräche am Rande der Verhandlungen, sagte am Montag ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Das sei ganz normales technisches Handwerk der Diplomatie und ändere nichts an der Tatsache, dass der Vorgang transparent war. Ja, das ist halt so, ja, am Rande. Die Aussage, die Verhandlungen konnten von der interessierenden Öffentlichkeit vor Ort verfolgt werden, hätte schlicht mit dem Halbsatz ergänzt werden müssen, soweit sie nicht hinter verschlossenen Türen stattfanden. Ja. Und dann als letztes Zitat, das Narrativ zur Migration müsse neu definiert werden und dürfte ausschließlich positiv sein. Medienunternehmen, die negativ berichten, müssen etwaige öffentliche Förderung entzogen werden. Zumindest die ersten Forderungen nach einem uneingeschränkten Positivtestat für Migration jeder Art wurde umgesetzt. Im Pakt heißt es, Migration war schon immer Teil der Menschheitsgeschichte und wir erkennen an, dass sie in unserer globalisierten Welt eine Quelle des Wohlstandes, der Innovation und der nachhaltigen Entwicklung darstellt. Komisch, hört sich für mich wie ein Gebet an. Ja, ein Gebet und sozusagen die Zementierung der merkelischen Politik, damit sie vom Grab aus weiter regieren kann, wenn sie nicht mehr im Amt ist. Interessant gewesen, so ich. Also. Ich habe bei mir in der Uni in der Vorlesung zu interkultureller Kommunikation dann auch da gesagt bekommen, ja, hier Vielfalt und so ist doch richtig toll und so. Und dann habe ich so gesagt, ja, aber so, wo ist es denn toll, weißt du, so wie nur weil jetzt alle Leute verschieden sind, heißt es nicht, dass jeder was Sinnvolles beizutragen hat. Und die Aussage war halt so, ja, Vielfalt ist gut, weil jeder Mensch ist halt verschieden und das ist doch toll und davon braucht man mehr. Und ich habe einfach gesagt, ja, okay, nur weil du halt verschieden bist, heißt es nicht, dass es irgendwie signifikant genug verschieden ist, geschweige denn irgendwie produktiv verschieden, weißt du? Und dann werde ich sofort in die Ecke gestellt von, ja, du denkst da viel zu auf Leistungsgewinn hin, Maximierung aus und was soll das denn? Und so kann man das doch nicht und eieiei, und das ist so problematisch. Ich bin so, ja, komm, Mann. So, wenn du mir schon sagst, es ist toll, wenn wir ganz viel Vielfalt haben. So, nee. Ja, auf jeden Fall, wenn ich den Artikel lese, ich habe vielleicht auch einfach schon zu viel gesehen und ich denke mir so, ja, es ist nicht normal, aber es ist halt so, wie Politik gemacht wird. Ich meine, wenn man auch zum Beispiel der Prinz kennt, ist ein bisschen machiavellisch. Also ich verstehe ja, wie sozusagen die Wurst gemacht wird, aber eigentlich sollte so ein Artikel hart viral gehen und die Leute unzufrieden machen, aber ja. Eigentlich müssten die zuständigen Leute zurücktreten, die uns belogen haben, weil, Entschuldigung, man kann das natürlich so, natürlich gibt es da auch Geheimgespräche, aber so wie das halt kommuniziert worden ist, dieses pikierte, was, wo ist das denn geheim, ist doch alles, liegt doch alles offen, das war doch seit Jahren, ach komm, wir haben doch das nicht unter der Decke gehalten, ja. Da, aber gut, das würde den Herrn Maas betreffen und sein Amt und der Mann ist, ich weiß nicht, vielleicht färbt das Teflon von der Angela ab, aber es nimmt doch keiner mehr wirklich irgendwie, nimmt doch keiner mehr wirklich ernst, oder? Nein. Ach, ich bin doch nicht verantwortlich, nur weil ich der Minister bin, nö. Es ist auf jeden Fall zum Mäusemelken. Also ich, wie gesagt, ich verstehe nicht, wieso so eine Meldung nicht hart viral geht. Also warum es die Leute nicht wie wild teilen und sich darüber einen Mund zerreißen. Also richtig hart, weil da wird Zukunft gemacht, da wird für viele, viele Jahre Politik gemacht und ja, ist nicht bindend. Ja, wenn es nicht bindend ist, brauchst du den Vertrag auch nicht abschließen, sorry. Weil, ja, ich glaube, wir sind einfach alle inzwischen zu sehr auch dran gewöhnt. Ja, komm, die belügen uns eh. Oder wie auch immer. Also wir sind so zäh und wir haben schon gar keinen Bock mehr. Vielleicht so eine Art gesellschaftliche Depression halt. Ja. So, ne, hilft doch eh nichts. Was denn? Ach, lass mich in Ruhe, ich bleib auf meinem Arsch sitzen. Hier stellt uns die Rand Corporation, die allseits bekannt sein muss, wenn man Politik verstehen möchte, eine kleine Handgebung vor, die heißt Overextending and Unbalancing Russia und Assessing the Impact of Cost-Imposing Options. Sollte man lesen, wenn man Zukunft vorhersagen möchte. Weil hin und wieder haben Rand so Artikel oder Studien, die sie auch öffentlich machen, die dann später irgendwie voll arg umgesetzt werden. Und ich habe hier das starke Gefühl, dass wir hier wieder so einen Kandidaten haben, aber vielleicht täusche ich mich auch. Aber ich meine nur, bitte lesen. Also zum Zukunftsvorhersagen. Ja, Aktivisten im Hambacher Forst haben einen Workshop, bei dem es um Ladendiebstahl geht. Und ja, das ist gut, weil Ökomarxismus wird uns befreien. Ich freue mich auch, dass die Grünen in Stuttgart gewonnen haben. Das Ländle wird niedergebrannt. Das ist die Zivilgesellschaft, Abel. Ja. Die Zivilgesellschaft muss sich halt auch mal nehmen, was ihr zusteht. Verstehst du? So wie Fahrräder. Ich weiß nicht, wer das mitgebracht hat. Marmon, das Bild ist auch sehr schön. Framing. Ich weiß nicht, wie lange bei Marmon kurz ist, aber. Ich bin wieder da. Sorry. Fast noch hingefallen. Ja, die Frau Bürgermeisterin hat einen Aufruf zum Diebstahl weitergeleitet. Und zwar ging es da um diese Mietfahrräder, die am Straßenrand stehen. Da hat wohl einer ein Video gemacht, wo man die prima knacken kann, wie man die dann umfunktioniert, beziehungsweise umsprüht, die Farbe ändert und tralala die unkenntlich macht, so dass man das dann klauen kann. Und die Frau Bürgermeisterin hat das dann weitergetweetet und lässt sich hier dann auch dazu befragen. Hat wohl der Reporter da angerufen und sie antwortet irgendwie, warum sie das gemacht hat. Was war das denn nochmal? Bin doch mal still, dann kann ich das vielleicht auch lesen. Im Endeffekt sagt sie doch eigentlich nur so, ja, nicht alles, was ich weiter tweete, unterstütze ich auch. Ja, genau, das war das. Und die Frage, ob sie das denn unterstützt, hat sie dann schon wieder gar nicht beantwortet. Was ist das denn für ein Verhalten vom Bürgermeister? Das ist egal, was für ein Bürgermeister und wo. Das muss so sein. Also, ja. Für die grüne Zukunft. Unterirdisch. Wenn ich etwas retweete, heißt es nicht automatisch, dass es meine Zustimmung findet. Ansonsten lediglich, sondern lediglich, dass ich auf etwas aufmerksam mache. Ja. Wenn ich etwas sage, heißt es nicht, dass ich dem zustimme. Ich will nur aufmerksam drauf machen. Vielleicht sollte mal jemand erklären, wie man Tweets beim Retweeten kommentiert. Da können Sie ja schreiben. Ich möchte niemanden dazu aufrufen, das zu tun, was in dem Video stehen wird. Ich finde das ganz schrecklich, wenn Eigentum auf diese Art und Weise zerstört wird. Was sie sicher meinte, also klar. Ja, da das irgendwie jeder weiß, brauchst du es auch nicht anschreiben, das ist klar. Ja, und bei der von der Leyen, das wird auch immer schlimmer eigentlich, was da so rauskommt. Die verschiedenen Beamten bezichtigen sich jetzt auch gegenseitig. Es ging dann um Aufträge, die vergeben wurden, an Berater, die reingelassen wurden. Und da sind dann Beamte beschuldigt worden, dass sie das irgendwie zugelassen hätten oder so. Die wiederum wehren sich aber dagegen, dass er gar nicht stimmt und dass sie das an denen vorbeigemacht hätten und ein Hin und Her und es ist irgendwie ein Dreckshaufen offensichtlich. Diese Freundin von der Leyen, die Katrin Suda, spielte da auch eine Rolle, hat dann aber jede Schuld irgendwie von sich gewiesen, ist erstmal in Urlaub gefahren oder sowas. Also in unserem Verteidigungsministerium geht es drunter und drüber, das ist so mein Eindruck von dem Artikel. Ja, hier die drei wesentlichen Punkte von der Leyen in der Berateraffäre unter Druck. Ein leitender Beamter eben des Beschaffungsamtes wirft dem Ministerium vor, Entscheidungen zugunsten einer bestimmten Beraterfirma an seiner Behörde quasi vorbei getroffen zu haben. Einer bestimmten Beraterfirma. Wo gewesen sein könnte, ne? Ja, wahrscheinlich, wo der Sohn von der Leyen arbeitet oder so. Darum ging es ja, oder wo die Katrin Suda eben mitmacht. Oder haben die jemand anderen als McKinsey? Ja, auch nicht, ich weiß es nicht genau. Und bislang hatte das Ministerium vor allem das Beschaffungsamt dafür verantwortlich gemacht. Ja, wie gesagt, die wehren sich aber dann dagegen. Das sind in zahlreichen Fällen Aufträge an externe Vergaberecht vorbei erteilt worden wären. Ja. Da sollte man mal sowas wie Vergaberecht und so weiter mal ein bisschen zusammenschneiden oder streichen und die Ämter da auch, so ein Beschaffungsamt. Die sind ja nur dazu da, Geld auszugeben. Das ist schon irgendwie krass. Also braucht man, andere Ämter brauchen das, glaube ich, nicht. So ein Beschaffungsamt, aber gut. Achso, und das mit dem Software-Update, das klappt wohl nicht, beziehungsweise ein Gericht hat gesagt, sie brauchen das Software-Update im Prinzip nicht akzeptieren, sie können auch einen Neuwagen verlangen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war das auch in Deutschland ein Gericht. Ja. Also möglicherweise kommen da wieder Kosten auf die Fahrzeughersteller zu, in dieser Form. Auch wenn ich das ein bisschen übertrieben finde. Und ich glaube auch, dass die meisten Leute eher ihr Auto behalten wollen oder so. Aber gut, je nachdem, wie alt das ist, vielleicht ein Neuwagen ist ja schon wert. Ja. Was hier passieren wird, wenn die Autoindustrie erstmal irgendwie alle Viere von sich streckt, möchte ich gar nicht wissen. Ja. Weiß ich, ob wir dann, bauen wir dann Gender oder, oder bauen Windräder oder was machen wir dann? Ich weiß es noch nicht so. Aber schauen wir mal. Was VW sich dann einfallen lässt. Hier stellt uns die Melissa Chan, rationale Zentristin, vor, dass 1976 gab es keine Selbstmordanschlagsereignisse rund um den Erdball. 40 Jahre später, 2016, 469 Anschläge in 28 verschiedenen Ländern. 40% von den Leuten, die gestorben sind, haben, also die von Selbstmordanschlägen generell gestorben sind, mit allen Aufzeichnungen, die man hat, sind in den letzten 5 Jahren gestorben. Und diese Zahlen stammen aus The Price of the Paradise, How the Suicide Bomber Shaped the Modern Age. Das ist mir gar nicht aufgefallen, so eine Zunahme. Ja. Is the global prevalence rate of adult mental illness increasing over time? Systematic review of meta-analysis of repeated cross-sectional population surveys. Da hat man weltweite Metastudie durchgeführt. Allerdings hat man für den Westen natürlich wesentlich bessere Studiengrundlage. Für den Mittleren Osten hat man, glaube ich, eine, für Ozeanien 5 oder 7, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die Studie ist ganz interessant. Man hat zwar aufgrund der Methode, also Methode war relativ kompliziert und deswegen sind viele Studien mit Schizophrenen rausgefallen. Deswegen ist ein sehr großer Kohort, deswegen kann man muss man die Studie mit ein bisschen Vorsicht genießen. Allerdings ist die Studie zu dem Ergebnis gekommen, dass das, was oft in Medien porträtiert wird, dass wir eine große Welle an Geisteskrankheiten haben, die mehr werden, dass das nicht der Fall ist, sondern dass es zwar wenig zugenommen hat, also minimal, und dass aber die Versorgung von psychisch Kranken und die Kultur, denen zu helfen und Verständnis aufzubringen dafür, dass das wesentlich stärker geworden ist und dass aber sozusagen eine Welle an psychischen Krankheiten, die stärker wird, dass sie aus den Daten nicht entnommen werden kann. Allerdings muss ich auch sagen, wenn ihr mal lernen wollt, wie kompliziert das überhaupt ist, zu einer Aussage zu kommen, ob es stärker wird oder weniger stark wird und wie viele Abers man dabei hat, bitte lest euch den Artikel durch. Geht auf Download Preprint und lest euch das mal in Ruhe durch und guckt euch dann die Daten an. Weil wenn man in Nachrichten dann immer irgendwie eine Schlagzeile liest von XY und tralala, also ganz so einfach ist das alles nicht. Also ja, da habt ihr es. Ein Doppel. Ja, lol, ey. Hier geht es, a pre-recorded attempt to replicate the mortality salience effect in traditional novel measures. Es gibt Terror Management Theory und die ist sehr weit verbreitet und hier, das ist halt wieder eine Studie, die in die Kerbe schlägt, dass eine weit verbreitete, stark verwendete psychologische These unhaltbar ist, die stark verbreitet ist. Und die Terror Management Theory, über die habe ich mich selber auch immer gefreut. Ich fand die toll und dass die am Ende sich halt rausstellt, dass halt dass das Humbug ist, ist halt etwas gammelig, sag ich jetzt mal so. Ja, also. Aber ja, mal wieder eine psychologische Studie, die weit verbreitet ist, die eben nicht so arg haltbar ist. Zumindest ein Subaspekt davon. Also, deswegen immer, wenn ihr Studien generell habt, aber speziell auch bei Psychologie, immer ein bisschen nicht dogmatisch werden, nicht fanatisch werden. Das wäre sehr wichtig. Das ist im Archiv. Ohne das Archiv gibt es eine schicke Grafik. Also da sieht man, wie sozusagen die Partisan Relationships zwischen den verschiedenen, also zwischen Democrats und zwischen den Republicans sich in den USA verhalten hat. Die ist sehr schön, die Grafik. Und ihr wisst ja, ich stelle euch immer sehr liebenswürdige, tolle, schöne Grafiken vor, weil Grafiken toll sind. Ja, guck, jetzt gucken wir es uns an. Wow, das geht richtig durch. Da seht ihr es, wie sich's verändert. Ha! Also, weißt du, Und die Grafik, die zeigt, wie oft sozusagen durch die verschiedenen Lager hindurch Kontakt herrscht. Also, und Nicht-Kooperation wird stärker. Also ihr seht ja am Anfang, wie stark es vernudelt ist und dann wie wenig es vernudelt wird. Das heißt, man hat dann zwei Camps, die einander anschreien und nicht mehr so viel miteinander zu tun haben. Interessant, ne, dass gerade heutzutage, wo die Kanäle eigentlich viel direkter sind, um Kontakt miteinander aufzunehmen, der zurückgeht. Das wird auch in einer genaueren Messung zu denken sein. Psychological Features of Extreme Political Ideologies. Hier geht es darum, dass wenn du Extremist ist Extremist, Extremist. Es ist im Grunde so, dass es nicht auf die Ideologie ankommt, sondern dass du halt bestimmte psychologische Grundfaktoren hast, die dich zu einem Extremisten, zu einem Fanatiker werden lassen können. Und es kommt im Grunde nicht drauf an, ob du Grün oder AfD oder CDU oder SPD oder Linke oder Pirat bist. Wichtig ist, dass du kein Extremist wirst und eine geistige Hygiene vorweist, dass du eben kein Extremist wirst, weil hier in der Studie geht man halt drauf ein, wie ähnlich sich Extremisten aus verschiedenen Lagern sind. Und ich fand das ziemlich interessant. Du willst doch wieder nur extreme Zentristen haben, Ebel. Ja, fanatischer, extremistischer Zentrismus. Von so linksextremen. Auch nicht besser, wenn man irgendwie mit Gewalt versucht, Leute auf seine Linie zu bringen, ist es egal, ob das zentristisch oder rechts oder links ist. Von so radikal linken Parteien, die dem Zentrismus zuzuordnen sind. Dogmatische Antidogmatiker, das bräuchte man. Ja, vier Bücher will ich euch hier kurz vorstellen. The Theory of Moral Sentiments von Adam Smith, The Prince von Machiavelli, Memories of Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds von Charles McKay and The Origins of Totalitarianism von Hannah Arendt. Das sind vier Bücher, wenn ihr quer rumlest in der Literatur, in Sachbüchern, irgendwann mal werden die eh erwähnt oder wenn ihr politisches YouTube schaut, irgendwo wird das öfters mal erwähnt. Und es sind Klassiker und ich bin froh, dass ich die gelesen habe. Und ich muss aber sagen, ich war schon arg enttäuscht. Also The Theory of Moral Sentiments, ich dachte mir danach so, oh, was soll das? Also schlimmer war noch The Prince, aber... Naja, aber beim Prinzen musst du aber schon ein bisschen differenzieren, weil das ist ein Buch aus der späten Renaissance und nicht irgendwie mit den anderen zu vergleichen vom Stand der Forschung oder so. Ja, das Ding ist ja auch beim Prinz, der ist ja so interessant gewesen zu seiner damaligen Zeit, weil er Dinge ausgesprochen hat, die sonst niemand ausspricht, weil er sozusagen die damalige politische Korrektheit gebrochen hat. Aber der Prinz selber, also wenn du Politik richtig verfolgst und versuchst herauszufinden, wer die Zügel in der Hand hat, dann hast du den Prinz automatisch geistig gelesen. Also ohne, dass du ihn gelesen hast. Also, aber ich war trotzdem froh, dass ich die gelesen habe. Aber es ist was mit Vorsicht zu genießen. Wenn euch die empfohlen werden, weiß ich nicht. Es ist gut, die zu kennen, aber seid nicht enttäuscht. Also darauf wollte ich hinaus. Tja, du willst doch nur, dass die anderen Leute das nicht lesen, damit du hier von den Ratschlägen Gebrauch machen kannst. Ja, stimmt. Machiavelli ist auch ein cooler Charakter in Assassin's Creed 2. Hm. Wissen. Aber kriegen wir jetzt Geld dafür als Influencer hier oder wie? Von Steuer? Ja, habt ihr schon einen Vertrag mit denen? Das wusste ich doch gar nicht. Wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ich habe mir die Haare gefärbt. Und hier ist von Michael Malice, von dem gibt es auf YouTube viele Videos und auch als er mit Joe Rogan spricht, das ist ziemlich interessant. Da hat er sein Buch Dear Reader über Nordkorea vorgestellt und er hat sich nach Dear Reader, ein Buch über Nordkorea, hat er sich der amerikanischen neuen Rechten zugewandt, also auch der Alt-Right, aber nicht nur der Alt-Right, den NRX, also die Neon-Reactionaries, Moldbug und den Libertären, Rothbard. Und das Buch hat mir sehr gefallen. Ich muss sagen, die neue Rechte sich angeguckt, ohne jetzt hysterisch zu werden wie die anderen, die sich dann immer nackig machen und zeigen müssen, wie toll sie sind. Also Alt-Right from 4chan to the White House und Kill All Normies, Online Culture Wars from 4chan and Tumblr to Trump and the Alt-Right war eine absolute Katastrophe. Und das Buch hier, Ich habe seit längerer Zeit kein Buch mehr in der Hand gehabt, was einfach so frisch und knackig war, wo du Infos hast, ein bisschen Story, dann erzählt der Autor mal was, aber ohne dich mit seinem Leben voll zu sülzen. Weißt du, so eine angenehme Mischung aus ein bisschen Fakten, ein bisschen Erzählung, ein bisschen sehr angenehmes Buch, sehr zu empfehlen. The New Right, A Journey to the Fringe of American Politics, Michael Malus. Also googelt den Typen echt mal. Mir hat das Buch sehr gefallen. Und wenn euch Bücher in die Richtung gefallen, kann ich noch empfehlen Dangerous Minds, Nietzsche, Heidegger and the Return of the Far Right. Ja, also selten mal so eine gute Literatur in die Richtung gelesen. Also gerade wenn es um Rechte geht, das schreiben ja sonst immer nur die Linken was drüber und die haben ihre Biasse und verkennen dann oftmals die Welt. Also ja, und hier geht es noch darum, dass Jordan Peterson mal vor Gericht aushelfen sollte. Und although the appeal court agreed, the trial judge properly understood and fulfilled her role as the gatekeeper of expert evidence, it concluded that the defendant's rights to a fair trial was compromised since the jury did not receive adequate information on the phenomenon of false confessions. Also da wurde der Peterson mal in den Gerichtsverhandlungen eingeladen und hat irgendwie irgendwas gelabert und die Leute konnten nichts damit anfangen. Wo ich mir dachte, ouch. Also, so kenne ich den gar nicht. Ja. Expressing concern about the decision to attempt to proffer Dr. Peterson as an expert witness on areas that he was clearly not qualified, as he had no background whatsoever regarding police interrogations. The detrimental impact on the justice system for attempting to use dubious expert opinion. Das war dann ungefähr so. Geben Sie bitte Ihre Einschätzung, Herr Sachverständige. Also die Krebse. Du musst den Drachen bekämpfen. Und die Katzen. Räum dein Zimmer auf und streiche Katzen. Ja, also da ging es dann um Leute, die jetzt Sachen zugeben, die sie gar nicht gemacht haben, oder wie? Ja, also um falsches Zeugnis abgelegt. Also das, du kannst ja Leute so verhören, dass sie Sachen zugeben, die nicht passiert sind. Und darum ging es in dem Fall. Ich glaube einfach, dass der Peterson gar nicht anders kann, als so zu sein. Also das ist die einzige Nummer, die er drauf hat halt. Und vom Hundertsten ins Tausendste halt. Unnecessary complicated. Ja, aber eigentlich sollte er da doch so eine Expertise drin haben, Leute auszufragen. So, hast du dein Zimmer sauber gemacht? Na, er sollte die Leute auch nicht befragen. Oh nein, Ken Ham ist wieder da. Ja, das fand ich sehr lustig, deswegen habe ich es mit reingenommen. Aber ich muss schon sagen, die Überschrift ist so ein bisschen irreführend. Also ich hatte mich schon gefreut, aber es ist tatsächlich, also es geht hier darum, dass diese Replika von Noah, von der Arche Noah, was in Amerika gebaut wurde, hatten wir auch mal drüber gesprochen, als das noch neu war, dass sie da jetzt einen Prozess haben mit der Versicherungsfirma, wo es um Schäden durch den Regen geht, was ja Arche Noah und Flutschäden quasi eine lustige Kombination sind. Aber es geht tatsächlich nicht darum, dass die Arche nach Bildung geschädigt wurde, sondern bei dem Weg, der dahin führt, gab es wohl irgendwie einen Erdrutsch infolge von einem Dauerregen. Und das ist im Endeffekt das, worum es geht. Also die Versicherungsfirma sagt, wir sind nicht zuständig, weil der Weg dahin, den versichern wir nicht. Und dafür hat halt die Betreiberfirma von der Arche jetzt die Versicherungsfirma verklagt, dass sie den Schaden bezahlen sollen. Und deswegen gibt es hier diese kuriosen Fall, dass es jetzt einen Versicherungsfall gibt wegen Regenschaden beim Arche Noah-Nachbau. Ja, aber Junge, kostet das Ding. Ich hoffe, keine Tiere sind zu Schaden gekommen. Chris, ich hatte noch was Bin schon auf dem Weg. Ich rufe es schon auf. Schön. Und auf den, du brauchst gar nicht, das Twitter-Ding brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen eigentlich den Link in dem Twitter-Ding zum Forum. Okay. Ist nämlich, ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnert, sich von euch noch jemand an Rouge V? Der hat mal versucht, auf Gamergate so ein bisschen einzusteigen. Der war so Pickup-mäßig unterwegs. Ja, ich kenne die News schon, so geil. Ich feiere es, das ist total geil. Due to my recent turn to faith, my sense of morality is becoming based on the Bible. I stopped a lot of behaviors that I used to do, and I am in the process of making other changes. I've also realized that the majority of my published materials and online platforms lead men into sin or enable them to partake in sin. I no longer want this to occur, so I'm implementing two new rules on the forum that are effective on June 1st, 2019. You can no longer discuss fornication or premarital sexual activity. Oh. Er spielt eine Rolle in seinem Forum ist Innovative Casanova. Innovativer Casanova, hier kommen wir jetzt mit. Und Base of the Bible. Sehr innovativ. Du kannst nicht mehr diskutieren, how to bang, cheating, using technology to fornicate. Promoting masturbation, oral sex, etc. Und you can no longer use pornographic or vulgar language. Also, du darfst nicht mehr I fucked her sagen. Dieser Typ hat versucht, sich an Gamergate dran zu hängen. Free Speech, Schnickschnack. Und jetzt ist eine Bibelschneeflocke geworden. Der letzte Abschnitt ist einfach so herrlich. I created this forum in 2008 to help men fornicate. So I don't know if it's possible to retrofit it for another purpose, but it's a worth a try. And meanwhile, I will gradually lock threads that break these new rules if they become active. The full updated rules that new members see is sticky than the everything else forum. Leute, ich will jetzt wirklich nicht zu viel reinlesen, aber normalerweise starten so Kulte, also wisst ihr, so kleine Kulte, so kleine Sekten starten so, genauso, weil die ganzen Leute werden jetzt das Schiff verlassen und weglaufen und die, die bleiben, die werden dann mit ihm auf einer Ranch leben und cool leben. Er nennt sich dann in David Corouche. Nein, ich will da jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber doch, das kannst du. Also ich hab die Woche auch mich mit Kulten beschäftigt. Warum, weiß ich nicht so genau. Aber ich bin dann auf das Jonestown-Ding gekommen, also People's Temple. Weiß nicht, ob ihr alle Bescheid wisst, diese Geschichte in Guyana, Südamerika, wo sich 900 Leute am Ende umgebracht haben, freiwillig, bevor irgendwie. Und wenn du deren Papiere liest, es ist so frappierend, wie sehr die Social Justice Warrior waren. Also so Sachen wie, die Bibel ist voll mit den Worten weißer Männer und die Schwarzen müssen zu Wort kommen und am Anfang war das ja so eine Art Abspaltung von den Adventisten. Und als sie dann in Guyana ankamen, hatte sich das so langsam verschoben, sodass sie dann da aber Hardcore-Sozialisten waren. Und die Messen wurden nur noch gelesen, wenn Gäste von außen da waren. Und solche Sachen. Und Leute, die falschen Worte gesagt haben oder sich falsch verhalten haben, wurden publicly geschämt und mit Schlägen auf den nackten Hintern bestraft. Und so. Das hat mich alles so sehr an die Social Justice Warrior erinnert irgendwie. Ja, ich meine, da steht auch direkt drin, I know that I may lose some of you because of these rules, but I can no longer help men lead a life of sin, because doing so is weighing on my consciousness. Oh, ich muss mir vor allen Dingen gerade vorstellen, wie der Typ irgendwie dann jetzt bald Videos hochlädt, wo er mit irgendwelchen Figürchen den Leuten erläutert, wie man eine Messe liest oder so. Das Beste ist ja, Chris, nicht mal das, sondern dass der Typ ja nicht das tut, was eigentlich so auch noch wichtig wäre, wichtiger als diese Regeln, nämlich das Geld zurückzugeben. Ja, meinst du, er hat so viel verdient? Ich glaube das irgendwie nicht. Ja. Fun Fact am Rande, David Koresh, der Typ, der hinter dem Feuergefecht in Waco steckt, war der Meinung, dass Gott eine Frau ist, wie alle seine Kultangehörigen. Nur mal so, Zusammenhang. Laufen erstmal ganz viele Leute weg, oder meinst du nicht? Bevor das so ein richtigen Kult wird, laufen erstmal ganz viele Leute weg, glaube ich. Ja, und ja, das auf jeden Fall, aber die bleiben. Genau. Ich habe gestern in einem Buch gelesen, das heißt Prophets, Cult and Madness. Und wortwörtlich, das, was die dort drin beschreiben, wie man Kult startet, ist genau das, was hier ist. Du hast sozusagen einen plötzlichen Sinneswandel. Und dann hast du jemanden, der vorher schon charismatisch ist. Und dann hast du eine Vision, die du ausstellst. Also The Bang, also Fornication, also dass du halt mit ganz vielen Frauen schlafen kannst. Und dann plötzlicher Sinneswandel. Und dann tust du die neue Vision aufstellen. Und die Leute, die in dem Moment jetzt bei dir bleiben, das sind halt dann sozusagen ein bisschen Fanatiker. Oder man nennt die auch in der Literatur weak-willed individuals, also willenlos, kann man jetzt also nicht direkt übersetzen, aber die sind halt von schwachen Willen. Und genau mit denen kann man einen Kult starten. Und wenn ich das jetzt hier so lese, ist das wirklich so direkt auf die Nase. So, ich will es ihm nicht unterstellen, vielleicht ist es nicht ganz so schlimm, aber aber ist auch so geil, wie die Leute darauf reagieren. Wenn du das unten drunter liest, dann geht das schon in die Richtung. So, oh ja, ich kann das verstehen. Und auch wenn ich nicht deine Erleuchtung hatte, finde ich das irgendwie auch gut. Leute, es wird noch besser, okay? Es wird noch besser. Ich bin einfach nur auf rougev.com gegangen, weil die Seite ja da unten verlinkt ist in dem Post, ne? Und das Erste, was ich sehe, ist Modern Life is AIDS. Und dann unten so ein Banner, wo einfach Honk Honk draufsteht. Join my 23 City American Tour. Honk Honk. Fucking Honk Honk, Alter. Clowns World, Mann. Was ist los? Oder ist es ein zur Aufmerksamkeit? Ja, ist vielleicht auch ein Hoax, ja, aber Also, ich habe sehr gelacht auf jeden Fall. Wenn er das erreichen wollte, ich werde trotzdem nicht auf seine Seite gehen oder mir irgendeinen Scheiß von ihm angucken. Ich fand den schon bei Gamergate eine sehr peinliche Figur mit seinem Geschwätz. Ich kann mich da gar nicht mehr daran erinnern, dass er mit Gamergate irgendwas zu tun hatte. Ich glaube, ich habe das erste Mal von dem gehört, als irgendwie ständig versucht wurde, mit irgendwelchen MRAs und sonst was, wie Hunted the Mammoths, den irgendwie in unsere Nähe zu rücken oder so. Ja, der hat sich halt hier und da mal positiv geäußert wahrscheinlich oder so. Also im Sinne von... Der hatte doch diese The New Kings. Return of the Kings. Return of the Kings, genau. Ja, nee, der Rouge, der meint es nicht aus Spaß. Der hat am 4. Mai hat er ein Interview mit E. Michael Jones gehabt und mit ihm über Casual Sex, Pornografie, sexuelle Revolution, Spiritual Warfare und so geredet. Dann hat er auch noch Beiträge zu Polen, wie da Leute halt so Mönche halt Sachen halt sakral halt behandeln und so. Und der ist da schon eigentlich tief mit drin. Oh, und Return of the Kings ist seit Oktober on hiatus. Keine neuen Dinge, einfach nur, er macht jetzt mal eine Pause und dann hat er wohl Gott gefunden. Ich kann es nicht, aber es ist immer noch jede Menge reißerische Werbung auf der Seite. Und ich kann wahrscheinlich auch immer noch The four weird signs that you have high testosterone. Sharp memory, positive outlook, increased risk tolerance, competitive. Positive Outlook, ja. Beißt sich, glaube ich, ein bisschen mit dem Religionskram, okay. Aber gut. Oh mein Gott, Alter. Rouge Hour Podcast Nummer 35, Clown World, mit dem Thumbnail von so Clown-Pepe in so einem verzerrten Fernsehmonitor und mit dem Text Revolt Against the Modern World. Jesus, Alter, Rouge, bitte. Ja, gut, Leute, dann. Das waren die Weltraumaffen. Ja. Hört an, was für Freiheit die zerschmettert, was hier schadet. Jawohl, ey. Also, Alter. Geht wählen. Geht wählen, genau. Nächsten Mal. Genau. Bis zum nächsten Mal. Spät. Und verbringt einen wunderbaren Nachmittag im Utopia-Park Frust. Und nicht vergessen, Bingo zu rufen, ja, wenn ihr gewonnen habt. Wer das Narrativ beherrscht die Welt. Bingo. Bingo. Bingo. Bingo. Bingo. Bingo. Bingo, Maxismus. It's a fake queen. It's a fake queen. Spitternehmen. Tschüss. Kulturmarxismus.